Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Zuhörer, unsere Zuhörer. Herzlich willkommen bei Helden der Straße. Es ist unfassbar, Rainer und ich sitzen wieder hier und starten das Comeback 2023. Und wir sind wieder da. Grüß dich, Rainer. Hallo Kai, und voll rein hier, ne? Das hat lange gedauert. Frohes Neues. Frohes Neues übrigens, genau. Es hat lange gedauert, Mitte Januar. Wir haben wieder zueinander gefunden, ne? Nein, wir hatten auch keinen Stress, Ist immer das Erste, was die Zuschauer oder Zuhörer denken. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir im Stream war, bei mir auch hier, wann kommt die nächste Folge? Und ich sage, ich habe von Rainer jetzt lange nichts mehr gehört, hin und her, und dann kommt gleich, wieso habt ihr euch gestritten? Und ich sage, nein, ich sage, jeder hat vielleicht irgendwie was gerade irgendwo auf dem Zettel. Ja, genau. Und da ist bei mir ist gewaltig viel auf dem Zettel. Mhm. Das war bei mir genauso. Bei dir auch. Ja. Und dann muss ich mich entschuldigen, eigentlich letzte Aufnahme, letzten Sonntag wäre schon eine gekommen, aber da habe ich sie wirklich komplett vergessen, unseren Termin, weil wir das jetzt immer sonntags um 15 Uhr für euch als Zuhörer, als Information, wir nehmen immer sonntags um 15 Uhr auf. Und das ist eine neue Zeit, und ich war mit dem Hund spazieren und bin einfach fröhlich pfeifend nach Hause, setzte mich an den Rechner und wollte dann so meinen Stream langsam vorbereiten und denke mir, ach, du ahnst es nicht. Ich habe den Termin vergessen. Habe ich Rainer so geschrieben. Ich so, scheiße, ich hab's voll vergessen. Und wie Rainer dann so ist, ja, kein Ding, hol mal nach. So, nein, das nervt nicht so. Ja, und ich saß die ganze Zeit im Discord. Ich war hier noch mit ein paar anderen Jungs und Mädels hier am Zocken. Und ich denke, ne, guck immer hoch. Also mein Discord ist oben auf dem Monitor. Guck in den Podcast-Channel. Ich denke, Kai kommt nicht. Oh, da hat er bestimmt wieder ordentlich was auf dem Zettel heute. Also beim nächsten Mal, wie ich dir vorhin geschrieben habe, habe ich ja extra vorher eine Stunde nochmal nachgefragt, bleibst du heute dabei? Nur einfach aus dem Grund, weil ich das letzte Mal vergessen habe. Ja. Und die Regelmäßigkeit muss einfach wieder verinnerlicht werden, und dann können wir uns, dann haben wir das auch drinne. Aber wenn ich das nächste Mal nicht da sein sollte, schreib mir einfach schnell oder ruf an. Genau. Aber ich glaube nicht, dass ich es nochmal vergesse. Ich habe das jetzt gespeichert. Genau. Also für die Zuhörer da draußen, wir versuchen wieder Regelmäßigkeit reinzukriegen. Also freut euch. Jeden Montag neuer Podcast, morgens ab 6 Uhr, und Rainer. Ja, genau. Und wenn ihr tatsächlich, das hatte ich mir auch fest vorgenommen zu sagen, wenn ihr wirklich das Podcast irgendwo hört und ihr könnt eine coole Instagram-Story machen mit einem Foto von eurem Radio oder so, wo ihr unsere Folge abspielt, dann markiert auch gerne Rainer und den Instagram-Kanal, also Instagram auf Druckverlust und German Truck Driver und natürlich auch Helden der Straße, den Instagram-Kanal, damit wir es reposten können. Und es ist einfach mal cool zu sehen, wo ihr die Folge hört. Das finde ich mal ganz nice. Das wäre ganz cool, wenn ihr das machen könntet. Genau. Damit wir sehen, wo hört ihr uns, ne? Hört ihr, weiß ich nicht. Bitte keine Bilder von der Toilette, ja. Nee, die sollen ja den Display vom Radio. Denn, weißt du, wenn wir TikTok machen würden, dann würden alle von der Toilette ins Screen. Weil jeder benutzt TikTok auf der Toilette. Ist halt wirklich so. Ja. Ja. Und es gibt keinen anderen Ort, wo ich TikTok benutze. Oh, ja. Die TikToker sind ja auch gerade so, warte, ich schreibe das mal auch gerade wieder so in der Kritik. Oh ja, TikToker. Das habe ich mitbekommen. Genau. Warte, lass uns das mal kurz vorziehen, wenn wir es gerade angesprochen haben. Weil bei den TikTokern ist halt diese Live-Battles. Also quasi, ne, für die Leute, die keinen TikTok haben, das wäre dann, ich würde jetzt Livestreamen, und dann würde Rainer zum Beispiel eine Anfrage machen, weil er auch gerade livestreamt, und dann würden wir beide mit der Facecam im Stream sein, und dann ist das Gang und Gäbe bei den TikTokern, um halt Kohle zu machen, nicht anders kann man das nennen, ein Battle. Das bedeutet, umso mehr ihr den Display zum Beispiel antippt und quasi so ein Herzchen gibt bei mir, also meine Zuschauer dann zum Beispiel, dann schieben die so einen Balken bei mir ein bisschen nach vorne, und wenn die das bei Rainer machen, dann schieben sie ihn wieder nach vorne. Also es ist so, man battelt so gegeneinander. Oder halt, wenn man Geldspenden raushaut, umso mehr Spenden ich bekomme, umso ich gehe in Führung, oder umso mehr Rainer bekommt, umso mehr geht er in Führung, und dann ist irgendwie nach, keine Ahnung, 2 Minuten das Battle vorbei. Die TikToker bekommen dann 30%, 70% bekommt TikTok von dem Geld, was die Zuschauer rausgehauen haben, und dann wird das nächste Battle gestartet. Ja. Und das ist, weiß ich nicht, also wenn man nur also jetzt können die Leute sagen, ja, okay, wir beide streamen ja auch bei Twitch, und da kriegt man ja auch Spenden. Allerdings hängen die bei uns nicht davon ab, dass man innerhalb von 2 Minuten so viel Spenden raushauen muss, wie nur geht, damit ich irgendwas in Battle gewinne, sondern es geht ja beim ganzen Stream, und ist ja, man muss nicht, aber man kann. Richtig, genau. Es ist nämlich kein ich sag jetzt mal, keine Gelddruckmaschine. So ist es nicht geplant. Und das macht bei mir den Eindruck, also was TikTok angeht, ey, da geht's nur rein um die Kohle, scheiß doch auf den Content und so. Weißt du, was ich meine? Ja, und dann auch mit Bestrafungen, die also wirklich so absurd sind. Ich habe das gesehen bei, ich glaube, richtiger Kevin oder wie er noch heißt, der News- oder Meinungs-YouTuber. Ja. Dass dann auch namhafte YouTuber, keine Ahnung, wenn die das Battle verlieren, dann müssen die bellen wie ein Hund oder Salto schlagen oder müssen sich irgendeine Bestrafung machen und so, wirklich keine Ahnung, wo es mir einfach unangenehm wäre, wenn meine Tochter irgendwann in dem Alter ist und findet mich dann da. Ja, aber ich glaube, du verwechselst das mit Kuchen, glaube ich, ne? Nicht der? Mit, nee, nicht verwechseln. Der muss es, der hat es auch gemacht. Ja. Ne? Der hat, ich liebe ABK, sein Erzfeind, sich angemalt und was weiß ich, aber andere machen das halt auch. Ja, ja. Und es ist wirklich unangenehm, sich anzugucken. Ja, ist es auch. Streamst du aktiv auf TikTok? Nee, ne? Ich habe 1, 2, 3 Mal das gemacht tatsächlich, ja. Genauso wie ich. So 1, 2, 3 Mal. Ja. Werd ich aber nicht mit warm. Also. Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich werde damit nicht so warm. Ich weiß, dass man da TikTok sich dann Reichweite aufbauen kann hin und her, aber da ist auch halt immer. Also viele, der Rapper Flair hat da mal ein geiles Beispiel gebracht, das muss ich mal sagen, weil es gibt ja so viele TikToker, die sich wie die Superpromis halten mit ihren Hunderten, Tausenden Followern. Ja. Und zwar haben sie irgendeinen TikToker, der irgendwie befreundet ist mit irgendwem von da seiner Clique da. Und den haben sie gesagt, okay, sie greifen ihn unter die Arme, weil der an die 2 Millionen Follower hat, soweit ich mich erinnere. Mhm. Pass auf jetzt. Und dann haben sie ihn auch so einen Merchandise-Shop aufgebaut, dass der dann auch sein Merch noch verkaufen kann, was ja auch legitim ist. Von dir gibt's was, von mir gibt's was, ist normal. Ja. Und jetzt haben die den T-Shirts produziert, beziehungsweise designt und produziert und haben die dann in diesen eigenen Merchandise-Shop für ihn da angelegt, dass die seine Fans den dann Merch kaufen können. So, was glaubst du denn? Der hat 2 Millionen, soweit ich mich erinnere, 2 Millionen Follower. Mhm. So, jetzt T-Shirts, er hatte nur T-Shirts. Was glaubst du, wie viele T-Shirts hat dieser 2 Millionen starke TikToker verkauft? Boah, ich habe keinen blassen Schimmer. Die haben den Laden leer gekauft, oder? Rate einfach mal, 2 Millionen Abonnenten hat der. 2 Millionen? 10.000? Ein T-Shirt. Ein T-Shirt? Ja. Das hat sich ja mal so richtig gelohnt. Das meinte halt Flair so, weil die denken alle so, weil das ist einfach, man muss es so sehen, TikTok ist einfach so ein schnellliebiges Ding und dann, wenn da ein Video gefallen hat, man hat so ein paar Mal durchgescrollt und mir gefällt der Typ, also ich, dann mache ich einfach Follow, bla bla, aber mehr verfolge ich den nicht, außer diesen schnellliebigen Content. Ja, ja. Und dementsprechend ist deren Reichweite nicht gleichzusetzen mit einem YouTuber oder mit einem Twitcher oder sonst irgendwas, weil bei dir gehen sie ja dann gezielt auch wieder in diesen Livestream rein, wenn du livestreamst. Ja, oder bei mir auf diese Videos. Aber bei TikTok hast du ganz viele, denen du folgst. Und dann kannst du ja auswählen, ob du nur die Videos sehen möchtest, denen du folgst oder von random, von irgendwelchen Leuten. Mhm. Und dann ist aber auch wirklich nur dieses Content konsumieren und mehr nicht. Also darüber hinaus passiert nicht viel bei den meisten TikTok-Fans. Nee, das stimmt. Also ich habe auf TikTok tatsächlich auch ein einziges Mal Werbung gemacht. Es hat sich null gelohnt für Holy. Du bist auch Holy Partner mittlerweile. Ja, ja, ja. Es hat sich null ausgezahlt, gar nicht. Genau. Das Einzige, was man machen konnte, war Reichweite generieren. Und zwar Reichweite für andere Plattformen. Dafür finde ich TikTok okay. Also TikTok hat mir ziemlich weitergeholfen, was die Reichweite auf Twitch angeht. Weil sehr viele rübergekommen sind. Und bei TikTok Reichweite zu generieren, ist jetzt nicht wirklich schwer. Ja, und ich habe einfach ein paar Clips von mir hochgeladen, mehr habe ich nicht getan. Und innerhalb von einem Jahr 10.000 Follower bekommen, ne? Also, ich mache da so gut wie auch nichts bei TikTok, keine Ahnung, habe da aber auch 30.000 oder irgendwie so. Aber das wollte ich im Verhältnis einfach mal sagen, weil die meisten, dann sind es halt die gerade, keine Ahnung, wenn ich dann halt so Leute sehe, die dann da livestreamen und dann das Erste, was die machen, Autogrammkarten erstellen, ich denke, Junge, ja, ja. Also ist das ja eure erste Intention, also nicht falsch verstehen, aber hey Mann, also lass doch mal die Kirche im Dorf. Aber ich finde diese Abzockerei, dieses Betteln, also nur, also wirklich, wenn es nur rein darum geht und dann so asthart mit versuchen, sich Haare abzurasieren und Also sind wirklich Leute da auf dieser Plattform unterwegs, das ist wirklich ein bisschen cringe. Ja, ja, finde ich auch. Also vor allen Dingen, wie gesagt, es geht da ja rein nur um die Kohle, ne? Also ja, ja. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen falsch vor, weiß ich nicht genau, aber ich streame doch, weil ich Spaß dran habe, in erster Linie. Ich meine, wenn man das nicht macht, dann ist man fehl am Platz, egal auf welcher Plattform. Ja. Also die Reihenfolge sollte immer sein, man fängt was an aus Spaß und nachher baut sich das Finanzielle dann sowieso auf. Ja. Und man hat dann jeder, der Donations annimmt oder der Spenden bei TikTok annimmt oder etc., macht das, um Geld zu verdienen. Da gibt es gar keine andere Auswahlmöglichkeit, weil man kann es ja auch einfach weglassen. Ja, genau. Und jeder, der das halt nicht weglässt, der will halt Geld verdienen. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Aber die Herangehensweise sollte sein, erst Content anfangen und Spaß haben und dann den finanziellen Rahmen dann aufbauen. Nicht andersrum, TikTok zu machen, um Geld zu verdienen. Das ist der falsche Weg, meiner Meinung nach. Ja, richtig. Und das haben viele nicht auf dem Zettel. Also, und so geht es auch bei Twitch oder auf YouTube genauso. Wie viele Leute habe ich jetzt in den 2 Jahren, die ich aktiv streame, erlebt, die, ich sage jetzt mal, auf das Boot aufspringen wollen und denken, okay, ich streame jetzt ein bisschen oder ich mache ein bisschen Videos auf YouTube und mache damit ein bisschen Geld. Das ist falsch. Das geht in 100% der Fällen nach hinten los. Es funktioniert nicht. Und genau. Man sieht das ja auch, wie viele Streamer fangen an zu streamen und die siehst du nach einem halben Jahr nicht mehr, ne? Das Stream ist auch allein die, man hat auch manchmal Tage, da ist man einfach, also es gab auch Streams, die habe ich ausfallen lassen, weil ich einfach nicht gut drauf war. Ja. So, weil es einfach dann besser ist, ist ja gerade live und wenn man nicht gut drauf ist, dann wirkt man halt auch unsympathisch oder kann halt anders rüberkommen, keine Ahnung, dann sage ich lieber, nee, also yo, ich bin kaputt, ich bin heute nicht gut drauf, das kann... Es gibt Tage, da ist man nicht gut drauf, dann sollte man nicht streamen. Ja, richtig. Aber regelmäßig streamen, ich mache es ja auch schon 4, 5 Jahre oder was. Mhm. Das ist auch irgendwann dann auch anstrengend. Ja, das und na klar. Auch Zeit. Ja, dass das anstrengend ist und auch die ganze Arbeit drumherum, weil du willst ja dann nicht nur Content für Twitch machen, du machst dann ja automatisch auch Content für YouTube mit und meinetwegen auch für TikTok. Und das ist so zeitfressend. Auch der ganze Papierkram, der drumherum ist, weil gerade zu Anfang stehst du nun mal alleine da. Ja. Und das habe ich ja nur gerade im Oktober gemerkt, wo das geendet hat. Also dieser ganze Stress, 3 Stunden, 4 Stunden Schlaf am Tag, 7 Tage die Woche, hat im Krankenhaus geendet. Ne? So, das ist halt so. Das muss man, egal wie viel Spaß das macht, ist es trotzdem irgendwo ein Faktor, der dich zeitlich so hart einschränkt, dass du irgendwann Probleme bekommst. Egal, ob das jetzt gesundheitlich ist oder meinetwegen auch soziale Probleme. Du hast ja keine Zeit mehr für niemanden. Ne? Genau. Und das muss man sich halt vorher überlegen. Das habe ich nicht getan, da bin ich ehrlich. Ich wusste nicht, dass das so weit kommt. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich überhaupt so hoch komme. Und das Ende vom Lied. Krank. Ja, ja, ich auch. Ne? Ich war auch im Krankenhaus und auch Burnout-mäßig war auch, bei mir war auch die Grenze überschritten und das geht dann ganz schnell und da muss man sich da im Klaren sein, was man da will und was man, oder keine Ahnung, oder man konsumiert einfach. Ich kann mal verstehen, dass viele Leute so sagen, also gerade für die TikToker ist es halt sehr schnell, Reichweite aufzubauen und sich dann, man fühlt sich dann in einem anderen Status, andere himmeln einen an oder was weiß ich oder keine Ahnung, gucken da rein und man fühlt sich dann ein bisschen wie so ein Promi-mäßig, aber irgendwann wird es dann Alltag und dann ist es dann nicht mehr so was Besonderes. Also ich kann mich noch an mein erstes Selfie erinnern, das war in Göttingen in der Innenstadt, als ich an so ein Schaufenster stand und da so gebrauchte Handys da anguckte, ich weiß gar nicht mal, worum es da ging. Ich einfach nur aus Neugier, einen Spaziergang durch die Innenstadt und da fragte einer nach dem Foto, das war mein allererstes. Mhm. Das war etwas Besonderes, da habe ich den ganzen Tag noch drüber gesprochen, wie krass, da will jemand ein Foto mit mir haben. Gutes Thema, auch gutes Thema, sehr gut. Erzähl weiter. Ja, ja genau, warum will der das und so? Und heutzutage, ist das vollkommen normal. Also man gewöhnt sich dann wirklich daran, genauso wie in Kamera sprechen und hin und her. Wenn man das Talent dazu hat, ne? Also nicht jeder ist in der Lage, unterhaltsam in Kameras zu sprechen. Das stimmt. Das das muss man halt, man muss ja irgendwas an sich haben, irgendwas Besonderes, warum man herausragt von anderen, die das auch versuchen, die dann aber keinen Erfolg haben. Ich versuche das immer noch rauszufinden, warum die Leute mich sehen wollen. Ich auch. Und wenn man ein gutes Sozialverhalten hat und nicht von sich selbst mega überzeugt ist, dann müsste sich das eigentlich jeder fragen. Mhm. Und kannst du dich an dein erstes Foto noch erinnern? Ja, ich kann mich sehr wohl an mein erstes Foto erinnern. Und okay. Es war bei Aldi an der Kasse von einer Kassiererin. Nein. Ja, das war so, unangenehm nicht. Ich war sehr überrascht, weil meistens stehe ich eher lethargisch an der Kasse, warte, bis die fertig ist, schmeiß mein Geld dahin. Und sie fing dann gleich an. Also mit dem ersten Artikel, den sie übers Band zog, sagt sie, hey, du bist doch der LKW-Fahrer. Ich sage, ja, ich bin LKW-Fahrer. Ja, nee, der aus dem Internet. Ja, kann sein. Kann ich ein Foto? Ich denke, oha, unangenehm. Also erst die Artikel bezahlt, bla bla bla. Dann ist sie aufgestanden aus ihrem komischen Kassenhäuschen heraus und kurz ein Selfie mit mir gemacht. Das war das allererste. Ja, das werde ich auch nicht vergessen. Im Leben. Nee, das vergisst man dann auch nicht. Nee. Aber also bei mir ist immer die, also entweder kommt, ich kenne dich irgendwo her. Mhm. Oder es heißt meistens immer der Satz, GTD, coole Videos und gehen weiter. Ist auch immer sehr spannend. Kann ich mal, so, das ist so, weiß man auch dann immer nicht so, was man, das ist immer so, wenn man dann gerade so in Gedanken ist, man ist irgendwo und sagt dann so, jo, alles klar, danke dir und geht so weiter und dann denke ich mir so 10 Minuten später, hättest du mir übrigens mal kurz Zeit nehmen können, das klang jetzt ein bisschen arrogant rüber so. Aber man ist ja dann auch wenn man nicht vor der Kamera ist und bla bla, ist man halt privat unterwegs, ne? Man ist einfach privat unterwegs und dann beschäftigen einen Alltagssachen oder man hat gerade irgendwas, worüber man nachdenkt und bla bla und hat dann einfach keine Zeit, jetzt gerade der GTD oder der Druckverlust zu sein. Mhm. Und dann muss man, also klar, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich dann immer, also wenn ich irgendwo rumlaufe, bla, habe ich A, keine Zeit. Weil ich habe dann einfach meinen Tag so geplant, wie ich, und wenn dann wer dazwischen kommt, dann bringt das meinen Tagesrhythmus, also mein, was ich mir so auf kurz, auf knapp, weil ich immer irgendwie alles so knapp terminiere, bringt das durcheinander. Und ich bin immer so, wirklich mal wie dieser bei Alice im Wunderland, der Hase mit der Uhr auf der Brust. Ich habe keine Zeit. Kennst du den? Ja, klar. Da bin ich draußen dann immer. Ja, letzte Woche hatten wir gerade erst wieder die Situation, da schrieb mich einer im Chat an, ich habe dich gerade eben gesehen, aber ich wollte dich nicht ansprechen. Ich sag, warum nicht? Also ich habe da im Grunde genommen überhaupt nichts gegen, gar nicht. Ne? Ich habe auch nicht gesagt, dass ich was gegen habe, nur immer, weil ich keine Zeit habe. Nee, aber viele, viele denken auch so, ne? Wenn die dich dann auf der Straße, ach nee, ich quatsch den lieber nicht an, da krieg ich bestimmt eine Schelle oder so, oder keine Ahnung. Ne? In den meisten Fällen kriegst du das nicht. Und ich glaube, ich kenne keinen, der da was gegen hat, wenn er mal kurz angequatscht wird von wegen Moin, Hallo und guten Weg. So. Auch Monte. Ich glaube, der hat da auch nichts gegen. Da hat er da was gegen. Doch. Ja. Ja, also kommt drauf. Also er sagt ja selber, er macht keine Fotos, wenn er unterwegs ist und keine Autogramme. Weil da ist halt auch wirklich das Verhältnis, ist es ja einfach um 500-fach krasser als bei uns. Ja. Und dann hast du automatisch was dagegen, wenn du irgendwo hingehst und auf einmal kommst du wieder und dann sind da 30 Leute. Und das egal, wo du hingehst und wann du irgendwo hingehst. Mhm, das stimmt, und ja, okay. Da kann ich das wirklich nachvollziehen, dass du dann sagst, nee Leute, also ich bin jetzt hier privat, ich möchte auch privat bleiben. Mhm. Ich habe auch mal 4 Selfies oder 4 Fotos gemacht, als ich im China-Restaurant essen war. Habe ich jetzt auch kein Problem mit. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das hast du jetzt alle halbe Stunde 30 Mal, dann habe ich auch ein Problem damit. Ja, ich denke, wenn es zu häufig wird, dann ja. Aber jetzt ehrlich, wie oft passiert mir das? Einmal die Woche, höchstens, allerhöchstens. So. Ja. Und da kann ich mit leben. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mit meiner Stieftochter im Rewe war. Da war das nämlich auch, kam ein älterer Herr und schnackt mich an, du bist Druckverlust. Ich sage, ja. Geil, dann hat er erstmal gar nichts gesagt, nimmt sein Handy raus, ruft seinen Sohn an, der draußen im Auto gewartet hat. Ey, du glaubst nicht, wer hier vor mir steht, komm mal schnell rein und so. Ich denke, das gibt's doch wohl nicht, oder? Und meine Stieftochter hat das ja das allererste Mal erlebt. Bei mir war es jetzt, keine Ahnung, das 4., 5., 6. Mal oder so. Und die fand das so faszinierend und dann wollte sie das heimlich aufnehmen mit ihrem Handy, holt also ihr iPhone raus, drückt auf Aufnahme und versucht, das Handy so unauffällig wie möglich zu halten. Das Blöde war nur, das Blitzlicht war an. Das war unangenehm. Das war wirklich unangenehm, aber. Ja, ja, das ist, passiert auch manchen, die heimlich von irgendeinem Influencer, den sie cool finden, irgendein Foto machen wollen, heimlich, den sie irgendwo sehen und dann blitzt es schnell auf. Ja, ja. Und da sind die meisten ja nicht not amused, wenn sie so heimlich fotografiert. Finde ich jetzt auch nicht toll. Nee, da kann man kurz hingehen und fragen. Hier kann genau, ich ein Foto, ne? Ja. Genau. Aber sonst hält sich das alles in Grenzen. Aber hier, Rainer, Thema, Rainer Arzt hatten wir gerade, habe ich hier auf meinem Zettel. Ja, ja. Ja, so, genau. Wie sieht's denn aus in deiner Krankengeschichte? Informier mal unsere Zuhörer. Ich glaube, es sieht sehr gut aus. Also ich bin guter Dinge. Ich war Freitag beim Arzt und noch ein Langzeit-Blutdruck-Messgerät dran gehabt die Tage zuvor. Und dann guckt er sich die ganzen Werte an und sagt, ey, Alter, von mir kriegst du die Freigabe. Du brauchst jetzt nur noch die Freigabe von einem Neurologen. Und dann kannst du wieder auf die Straße. Und habe ich gefragt, ey, wie sieht's denn aus mit der Reha? Die Reha kommt doch jetzt, ne? Dann sagt er, die lassen wir erstmal außer Acht, wenn da jetzt was kommt. Es ist noch nichts gekommen. Ich habe immer noch keinen Reha-Termin. Wir versuchen, das Ganze zu überspringen. Und ja. Jetzt habe ich halt am 27. Februar, leider erst, den Termin beim Neurologen. Es ist sehr schwierig, zeitnah einen Termin zu kriegen bei den Jungs. Und ja, jetzt sieht's halt so aus, wenn der mir die Freigabe gibt, dann könnte ich laut Theorie wieder ab dem 1. März auf dem Bock sitzen. Ich weiß gar nicht, was ja. das ein Datum ist, aber 1. März halt. So, das ist das Datum, das ich jetzt anpeile und praktisch der Countdown läuft, ne? Und ich hab Bock, ich hab richtig Bock. Ja, ja. Und dann ja, wird natürlich, auch wieder gestreamt. Ja, natürlich, weil auch dein Content ja auch darauf aufgebaut ist. Ja, genau, richtig. Ne, das ist ja einfach so. Und wenn du dann den Content dann nicht mehr liefern kannst, belastet es einen schon, ne? Ja, das, also, was mir am meisten fehlt tatsächlich, wer mir das glaubt oder nicht, ist mir völlig egal, aber das, was mir am meisten fehlt, ist die Interaktion mit den Zuschauern tatsächlich. Ja, ja. Ne? Ja. Weil teilweise sitzt du hier und du weißt ganz genau, normalerweise ab 19 Uhr streame ich doch, ne? Und dann ist es hier so totlangweilig, ne? Alles ruhig und ich bin hier vor mich hin am Zocken, so, vielleicht ein Discord, ein paar Leute oder so. Aber das war's, ne? Das ist das, was mir am meisten fehlt. Und das, was mir nicht fehlt, sind Kommentare wie zum Beispiel jetzt zuletzt erst wieder, hey, du bist ja komplett öffentlich, ne? Wenn du Twitch-Tracker guckst, ne, dann gucken die Leute nach, die analysieren dich richtig, einige, und sagen dann so, hey, du bist von 2.500 Subs im Monat runter auf 500. Das ist nicht gut. ach, ehrlich? Ist das, darüber machen sich Leute Sorgen. Meine Antwort ist meistens, was bringen mir 2.500 Subs, wenn ich 2 Wochen später in der Kiste liege? Ich sag, du, ja, so weit musst du mal denken. Ja. Ich sag, dann kann ich doch gerne auf die Kohle verzichten. Alles das, was ich mir für den Stream halt vorgenommen habe, verschiebt sich dann halt um diese 5, 6, 7 Monate. Wann auch immer. Dann ist ja, das dieses, so. Dieses auf dieses, was man verdient, reduziert zu werden, nervt mich so dermaßen. Ja, oder ja. Auf Zuschauerzahlen reduziert zu werden. Ja, ja. Ich hatte jetzt ja auch wieder einen Kandidaten im Stream, der zu mir meinte, hier war aber mal mehr los und du warst unterhaltsamer oder irgendwas. Also ich habe da gerade reacted auf dem Video und habe gerade was erklärt. Also soll ich da den Kasper machen oder was, wenn ich hier gerade ein wichtiges Thema behandle? Und ich hatte bei meinen Twitch-Livestreams im Durchschnitt immer so zwischen 100 oder 200 und wenn ich zocke, sind es 20. Weil ich die Community dazu nicht habe. Kenne ich irgendwoher. Ja, und das ist, aber weißt du, das ist, frage ich mich immer, was ist denn das Problem von irgendwelchen Zuschauern, die A, sowieso nie regelmäßig bei mir sind, weil er war, ich habe den noch nie gelesen. Das ist der Punkt, genau. Erzähl mal weiter, ja. Das, ja, genau. Ja. Also, ne, und die kommen dann ja nur rein, um jemanden auf die Palme zu bringen und um zu trollen, wie man das heutzutage sagt, um einen abzunerven. Und A, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das doch nicht Problem des Zuschauers, wie viele Zuschauer ich als der Streamer habe. Das ist doch meine Sache. Und wenn ich mich mit 50 Leuten unterhalte, dann unterhalte ich mich mit 50 Leuten. Und davon schreiben vielleicht 10 nur in Chat und die anderen 40 hören zu. Ja. Aber das ist ja nicht dein Problem, der einmal im Jahr auf meinen Stream kommt und guckt, oh, jetzt sind hier nur 100 statt 200. Dann sowas reinzuschreiben, Weil Gegenfrage wäre von mir gewesen, wie viele gucken denn bei dir zu, wenn du streamst? Ja, genau. Ja. So. Und das sind einfach solche Leute, also gut, ja, die nerven kurz und dann bla bla. Aber das bleibt halt hängen, ne? Guck mal, das ist jetzt ein paar Tage her und ich rede jetzt mit dir drüber. Mhm. Das sind einfach so Nervenmenschen. Ja. Also das ist furchtbar. Ich sag auch, ich setze mich da mit dem Arsch drauf, was ja auch meistens so ist, aber trotzdem nervt es einen, ne? Und es sind, wie du eben gesagt hast, es sind immer die Leute, die du komischerweise nicht im Chat liest. Ne? Oder sehr selten. Genau. Ne? Natürlich wird man auch hin und wieder mal von einem Stammzuschauer angeschrieben, aber ganz anders. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da wirst du angeschrieben, also, ich mache mir Sorgen und so. Nee. Ich habe nichts gehört. Wie sieht's denn aus und so? Das passiert auch manchmal, ne? Und da gehe ich auch gerne drauf ein. Denn die schreiben mich privat an, ich antworte dem privat und ich glaube, das ist das Ganze auch ein bisschen persönlicher dann und so. Und das, also wie gesagt, das gibt's auch, aber das nervt mich nicht, ne? Das, was mich nervt, sind halt, wenn sie dir irgendwelche Zahlen vorwerfen, ne? So, das geht mir auf den Sack, ne? Genauso wie mit den D-Follows, ne? So, jetzt sind's ja, seitdem ich aus dem LKW nicht mehr streame, so rund um die 1000 D-Follows auf Twitch. Ja, ja. 1000 Follows auf Twitch ist echt viel, ne? Das also finde ich. Und, tatsächlich bei Twitch schaue ich meine Followerzahl gar nicht an. Das sind sie mir wirklich nicht. Wirklich jetzt nicht. Ja, okay. Ich habe also das sind immer eingeblendet. Ich bin YouTuber. Deswegen, ja, das stimmt. Ja, du bist ja in erster Linie YouTuber, genau. Genau, und da finde ich es gut, dass ich wieder 122.000 Abonnenten habe, also 1000 mehr in den letzten 28 Tagen. Und das ist so eine Sache, da aber so bei Twitch interessieren mich halt nur so die Live-Zuschauer, die da sind. Da freue ich mich, wenn die Leute da sind. Und manche sind halt wirklich schon seit über 40 oder über 50 Monaten oder was. Ja. Sub und so einen ganzen Kram, das sind, das interessiert mich mehr. Und ich bin tatsächlich, deswegen, wir organisieren ja gerade für den Zuhörer das Live-Podcast. Richtig. Genau, da bin ich hart am Rainer mit seinem Netzwerk und ich mit meinem, also er mit seinem Management, ich mit meinem Management. Und da sind wir jetzt am Machen und ich sag dir, das Live-Stream ist cool, aber das Live auf der Bühne mit Live-Zuschauern vor Ort ist Endlevel. Ja, wäre für mich das erste Mal. Aber das sehen wir, ne? Das sehen wir, wie es wird. Ne? Es dann macht unheimlich Spaß. Nur noch live, nur noch auf der Bühne. Ja. Also, ehrlich gesagt ist das ja auch, also ich würde jetzt nicht mit YouTube aufhören in dem ganzen Kram, aber jetzt gerade Musik und Podcast und das live mit Dings, das könnte ich mir tatsächlich als Alltag vorstellen. Weil es echt Spaß macht. Ja, aber das ist auch wieder richtig, richtig Stress, ne? Du bist ja nur noch unterwegs, denn. Ja. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Obwohl wir kriegen gut, bestimmt irgendwann so einen richtig dicken Tourbus mit Betten drin und so, weißt du? So, so ein Nightliner. Ja, genau. Ja. Ich weiß nie, wo die Reise hingeht, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wo die Reise hingeht. Aber ist ja immer gut, dass es dir gesundheitlich wieder besser geht, das ist ja gut. Ja, also ich habe keinerlei Einschränkungen mehr, was das angeht. Also war ja die rechte Seite, die war ja kurzzeitig gelähmt so und die rechte Seite funktioniert jetzt besser als vorher. Aber ja, ist geil. Das, weil ich war da wirklich akribisch hinterher, ne? Also ich bin von der Intensivstation runter, das Gefühl kam halt auch wieder und das war für mich der Startschuss. Gleich loszulegen, ne? Das heißt, ich bin gar nicht erst auf die normale Station. Ich habe da nur meinen Rucksack reingeworfen und dann bin ich wie blöd die Treppen rauf und runter gelaufen, ne? Um das Bein zu trainieren. Dann bin ich abends ans Laptop, Controller in die Hand, hab Spider-Man gespielt, ne? Spider-Man, die ganze Zeit, weil da musst du ganz viele Knöpfe drücken und die müssen koordiniert sein, so, ne? Und das ist das, was ich geübt habe. Und das geht jetzt besser wie vorher. Jetzt bin ich bin eigentlich Linkshänder. Ich habe mich jetzt selbst so ein bisschen zum Rechtshänder gemacht. Keine Ahnung. Hochachtung. Aber ich bin bei mir ähnlich, ne? Ich habe ja bei mir auf dem Instagram gibt's ja dieses Foto, wo ich da verkabelt im Bett liege. Ja. Das war im Aufwachraum. Ja. Nach der OP habe ich der Krankenschwester mein Handy in die Hand gedrückt. Also ich bin gerade operiert worden und mein Handy in die Hand gedrückt, so mach mal ein Foto. Und die so weit bin dann auf jetzt? Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also. Dann hoch auf ins Zimmer. Und hab dann oben schon meine Sachen gepackt und dann kam dann halt die Krankenschwester, weil was ich heute Abend essen will. Ich sage, nee, ich will nach Hause, sage ich. Ich kann jetzt nicht nach Hause. Ich sage, warum kann ich nicht nach Hause? Ich stehe hier, mir geht's gut. Die sind gerade operiert worden, da ist gerade ein Tumor weggelasert worden. Ich sage, ja, ist ja weg. Ich sage, ich meine, ja, dann aber geht das nur gegen ärztlichen Rat. Ich sage, ja, aber trotzdem gehe ich heute Abend nach Hause. Oder heute Nachmittag. Und dann war da Tumor, wuhu, weil dann musste irgendein Arzt von irgendwo kommen und dann alle labern auf dich ein und ich sage, ich halte es hier nicht aus, ich kann das nicht, das ist nichts für mich, ne? Mhm. Und ich bin dann ich bin morgens früh um 9 operiert worden und bin, glaube ich, um 16 Uhr aus dem Krankenhaus gewackelt, ne? Okay, ja, das habe ich nicht hingekriegt, also ich habe richtig genervt, so, ne? Und als ich auf der Station war, dachte ich, ja gut, einen Tag noch und dann gehst du nach Hause, so, ne? Und nee, da war absolut nichts zu machen. Also na klar, gegen den ärztlichen Rat, natürlich, so. Ja, ja. Aber das Risiko wollte ich nicht eingehen, so, ne? Und, ja, aber ich kann nicht mit anderen Männern in einem Raum schlafen, es geht nicht. Ich war fast die ganze Zeit, bis auf den, glaube ich, den letzten Tag war ich alleine, hatte ich ein Einzelzimmer, so. Ja, ich hatte einen 60-Jährigen, der war auch super in Ordnung und bla bla, aber der musste der war über 60. Mhm. Der musste nachts 5-mal auf Toilette. Ja, das ist natürlich nervig. Gut, da hatte ich ja mehr oder weniger, das hört sich jetzt echt böse an, aber mein Bettnachbar, den hat es richtig erwischt mit einem Schlaganfall so. Und der konnte weder reden noch laufen noch nichts. Ne? Also ich hatte meine Ruhe. Shit. So. Das hört sich jetzt böse an. Ist es vielleicht auch, aber ja. Aber du hast ihn nicht nachts gequält und er konnte sich nicht wehren, oder? Also. Nein. Also, ich hab sogar, er hat ja auch alles mitgekriegt, so, ne? So, und ja, aber kannst du, wenn er sich nicht äußern kann? Ja, so, also ich musste schon sehr, sehr genau hinhören, was er denn immer wollte, so, ne? Und ich habe dann aber auch beim Zocken dann schön Kopfhörer benutzt und so, um den halt nicht zu stressen und das macht man denn. Das ist ja heutzutage das Geile in der Zeit wie früher, wo ich früher mal im Krankenhaus gelegen habe, wo man sich einen Fernseher teilen musste zu dritt oder so eine Scheiße. Ach, ja. Ja, heute hast du dein MacBook oder deinen Laptop dabei, bla bla, du hast Streaming-Dienste, die man alle hat und ich konnte, wie du ja auch, Filme, Serien nonstop. Ich musste mich nur immer damit beschäftigen, dass ich mich von einer Seite auf die andere Seite lege, um keine Druckstellen zu haben am Körper. Ja, genau. So. Und das ist ja schon viel, viel wert. Ne? AirPods rein und du warst, ne? Aber gerade nachts, also das ist nichts für mich. Ja. Also mit einem anderen Mann. Also das ist nicht mein, ich konnte das noch nie. Also so richtig, so auch so, wenn es mit Kumpels früher, so Zelten und sowas, hau ab. So ein Zelt, das ist immer klamm. Da das war so, wir waren vor kurzem erst Zelten, das war so geil. Mit den Mods zusammen, Alter, das war mega. Ich gehe ins Hotel, ich komme dann morgens wieder. Nee, das kann ich. Wir können ja zelten. Ich bin dann so der Teilzeitzelter. Wenn es ins Schlaf geht, gehe ich ins Hotel. Ich kann das, ich finde das ganz schlimm. Ich mag das. Du weißt, da hast du so eine Luftmatratze noch drin hin und her und dann riecht die auch so nach Gummi und dann ist dieses ganze Zelt ist so klamm und dann musst du morgens dich da so rauspellen und dann ist das kalt und eklig und. Ach, das ging, ich hatte eine Zeltheizung. Das war okay. Ja. Das war. Es gibt Zeltheizung. Ach stimmt, das hast du mir erzählt. Stimmt, ja. Da habe ich schon mal gefragt. Stimmt, da habe ich noch nie gehört, dass es Zeltheizung gibt. Ich bin eine Frostbeule, ich brauche 24 Grad. Das nützt nichts. So, das Zelt dampft so, wie bei den Hobbits, ey, so bei Herr der Ringe. So. Als ich das Zelt abgebaut nachher habe, es hat nachher nur noch geregnet. Ich wollte eigentlich länger da bleiben, ich war auch länger da. Wieder, siehst du, da sind wir wieder bei Klamm. Ja. Ist das mal so Klamm. Pass auf, dann sitze ich im Auto, ich vom Abbauen, es hat wirklich Dauer geregnet, die ganze Zeit. Nicht doll, aber halt so den leichten Nieselregen, wo wirklich jeder Tropfen in jede Ritze geht, weißt du? Ja. Egal, auf jeden Fall, ich baue ab und bin auch fertig mit dem Kram. Nach einer Stunde, eineinhalb, setze mich ins Auto, ziehe die Schuhe aus, wollte ein paar trockene Schuhe anziehen und sehe halt einfach nur noch, wie meine Socken einfach nur qualmen. Also richtig gequalmt. Ich musste das kurz abfilmen und erstmal in unsere Mod-Gruppe reinhauen, Alter. Ich denke, das glaubt mir keine Sau. Die haben richtig gequalmt. Wie wird die Heizung betrieben? Also mit Gas. Ah. Mit Gas, ja genau, richtig. Das ist also praktisch auf dem Gasbrenner, ein Aufsatz nur für so einen Gasbrenner. Musst du natürlich mit aufpassen, ne? Kannst du nicht, dass du da morgens erstickt wach wirst. Ah, nee, da wirst du nicht mehr wach. Nee. Habe ich einen TikTok-Clip gesehen mit so, ich glaube, es müssten irgendwelche Osteuropäer gewesen sein und er hatte so seinen Gaskocher so auf dem Bett so und sein Beifahrer war auf Beifahrerseite, hat gefilmt, er saß auf Fahrerseite und dann sang er da irgendwelche osteuropäischen Lieder und brutzelte da sein Spiegelei oder was war es auch immer und auf einmal macht es boom. Das Ding hochgekackt. War der Clip zu Ende. Ich hoffe, die haben es überlebt. Aber es hat einen Schlag gegeben, wo ich mir schon gedacht habe, oh Junge, was macht ihr denn da mit so einem Gaskocher im Pfarrhaus? Ist nicht so. Und dann gab es tatsächlich eine riesen Explosion. Mhm. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob die danach zum Friseur noch mussten. Oder? Nee, danach nicht mehr. Hatten ja keine Haare mehr. Apropos bester Themenwechsel. Mhm. Apropos Explosion. Ja. Was sagst denn du zu Silvester? Ach du Scheiße. Meinst du Berlin? Berlin und in anderen Städten, was da abgegangen ist. Alter, das ist doch nicht normal, oder? Also, jetzt vorweg. Ich bin alles andere als ein Nazi. Ehrlich. Ich wusste, dass es kommt. Also, ich hätte es jetzt auch gesagt, wenn ich anfange. Wirklich. Also, der Deutsche muss immer das. Der Einführungssatz ist immer, also Leute, ich habe keine rechtsradikale Einstellung. Ich bin nicht politisch auf der rechten Seite anzusehen, aber... Genau, richtig. Ja. Ich habe viele, viele ausländische Freunde, also von daher kann man mir wirklich alles vorhalten, aber nicht das. So. Was mir wirklich sauer aufstößt, und da bin ich ehrlich, dass wenn du in ein fremdes Land kommst, ja, dann versuchst du dich doch dementsprechend auch zu verhalten. Egal, ob du im Urlaub bist oder ob du da wohnen möchtest, du versuchst dich doch anzupassen. Ja. Und die Jungs da, die haben das wohl nicht getan. Die haben das wohl nicht für nötig gehalten oder was auch immer. Und dann bin ich auch ganz dabei, dass wenn man sich hinstellt und sagt, ey, die benehmen sich hier nicht, ja, dann raus. So. Weil ja, es gibt genug Leute, die sich hier benehmen. Ja. Es ist halt nur ein kleiner Prozentsatz, und das darf man auch nicht vergessen, ein kleiner Prozentsatz der Ausländer, die hier so ein Theater machen. Das Problem ist halt, ähnlich wie bei den Radfahrern. Ist einer scheiße, sind sie alle scheiße. Ne? Ja, so. Das darf man natürlich nicht meinen. Aber man muss tatsächlich dazu sagen, also ich fange in Einleitung, ich kopiere Copy-Paste, wie Rainer auch angefangen hat, und den Nebensatz, ich habe auch ausländische Freunde. Ich kopiere das jetzt einfach so. Mhm. Dann brauche ich es nicht nochmal von vorne sagen. Ich fand es halt sehr erschreckend, wenn man, also A fand ich zum Beispiel von der Tagesschau dass sie den Feuerwehrmann da komplett so rausgecuttet haben und aus dem, was er eigentlich gesagt hat, verharmlosesten Statement da irgendwie gemacht haben. Ja, ja. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Ja, du konntest dir das aber nachher auf, ich glaube, BR3, glaube ich, in der Mediathek, konntest du dir das komplette Video angucken. Genau, ein Sender hat es tatsächlich komplett gesendet. Und da finde ich schon, komme ich langsam so an den Punkt, wo ich sage, ey, man versucht es schon ein bisschen zu beeinflussen und ruhig zu halten, so, dass es nicht so rüberkommt, als wenn die Lage so langsam eskaliert. Mhm. Dass sie versuchen bewusst, solche Informationen nicht zu streuen. Und das finde ich erschreckend, weil das dann kein Journalismus mehr ist, der unabhängig ist, sondern das ist ein gesteuerter Journalismus. Und dabei habe ich echt ein Problem mit. Ja. Ja. Also, wenn dann nicht mehr so wiedergegeben wird, wie es war, und ganz ehrlich, ey, also wer diese, man, bei YouTube gibt es genug Videos, überall, wenn man da mal geguckt hat, wo die Brennpunkte waren und was für Leute da gestanden haben. Mhm. Und dass sich dann Leute drüber aufregen, wenn man dann einfach sagt, ja, da stand jetzt aber kein Tillmann und kein Marcel und kein Kevin, sondern da standen meistens Bürger aus dem südländischen Raum, im Gedächtnis sind mir die beiden geblieben aus Syrien. Die sagten, er erinnerte uns an unser Heimatland im Krieg und lachten dann und freuten sich so. Ja. Da habe ich mir gedacht, aber ihr kommt doch hierher, um Frieden zu haben. Warum versucht man dann aus Berlin ein Kriegsgebiet zu machen? Das geht mir so auch nicht in den Kopf. Und dann diese Wilde und diese, also komm, wir haben alle Kacke gebaut. Also, und mal so einen Briefkasten in die Luft jagen haben wir gemacht. Haben wir alle gemacht, glaube ich. Machen die Zukunftsgeneration, ist scheiße für den, Briefkasten in die Luft fliegt. Wenn er Glück hat, erwischt er die Kiddies. Dann wird er an den Ohren zu Papa und Mama gezogen und dann gab's Ärger und dann wurde der Briefkasten bezahlt und so. So war's. Ja. Heute ist das, ich sag mal, in einem Ausmaß angekommen, das nicht mehr tragbar ist und auch die innere Sicherheit irgendwo gefährdet ist. Und wenn dann Einsatzkräfte so massiv eingegangen werden und wenn dann Polizisten sagen, ja, wenn wir die dann da ins Gewahrsam nehmen und der Staatsanwalt sagt, wir ermitteln dann im Nachgang, kann wieder freigelassen werden hin und her, dann ist es auch ein bisschen demotivierend für die Polizeibeamten, sage ich mal, wenn da keine massive, eindeutige Reaktion des Staates gezeigt wird. Ja, die haben ja richtige Barrikaden aufgebaut, ne? Das ist krass. Die Rettungskräfte, egal ob das jetzt Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte allgemein sind, die sind nicht mal durchgekommen. Überhaupt nicht. Die haben da überall Mülltonnen aufgestellt, damit sie. Ich glaube, das Einzige, was man denen zugute halten kann, ich glaube, die haben die Mülltonnen nicht angezündet, ne? Also. Ja, doch, ich hab ein Video von einem Motorrad-Vlogger geguckt, der konnte halt, weil es 14, 15 Grad waren, ist er mit seinem Motorrad Harakiri-mäßig durch die Silvesternacht Berlin durchgefahren. Das kann nur Kulewu gewesen sein. Nee, war jemand, der hat gerade jetzt die 30.000 oder so geknackt. Ah, okay. Ich hätte fast gewettet, das wäre er gewesen. Ja, der war Harakiri unterwegs und der hat zum Beispiel auch im Long-Version diesen Typen gefilmt, der später den Feuerlöscher in den Rettungswagen geschmissen hat, in die Frontscheibe. Oh, wow. Und den hast du gesehen vorher, es gibt so vereinzelte Ausschnitte in Tagesschau, wo der diese Bushaltestelle zerstört. Mhm. Genau, das ist derselbe Typ, der auch diesen Feuerlöscher, also er zerstört diese Bushaltestelle mit dem Feuerlöscher, den er später dann in den Notarztwagen reinwirft. Und am Anfang siehst du bei ihm, weil er hat da angehalten und hat das gefilmt, und er wusste ja gar nicht, dass das der ist, der später das macht. Das wusste er nicht. Also einfach random da, weil da gerade richtig Action war. Mhm. Und hast du den gesehen, dass er und sein Kumpel da mit so einem Feuerlöscher bewaffnet da rumlaufen? Und dann haben die einfach, sind die zur Bushaltestelle hingegangen und haben die komplett klein gewichst. Ohne. Also ja. Und diese Herrschaften trinken auch noch nicht mal Alkohol. Also wenn man dann, also es soll keine Entschuldigung sein, aber wenn man unter Alkoholeinfluss irgendwas macht, was einem nüchternen Zustand total leid tut und wo man sagt, ich erkenne mich gar nicht wieder, weil ich so besoffen war, muss das anders gewertet werden, als wenn Leute stocknüchtern, weil. Wenn ein Moslem, glaube ich, weiß nicht, dürfen die überhaupt Alkohol trinken? Oder wenn die muslimischen Glauben sind, glaube ich, dann nicht. Ich bin jetzt nicht der Experte. Aber wenn die dann stocknüchtern komplett alles auseinandernehmen und man sieht ja auch die, normale Bevölkerung ist jetzt doof gesagt, aber man sieht dort nur an diesen Brennpunkten, wo nur Leute sind, die an die Zähne bewaffnet mit Böllern, Schreckschusspistolen etc. und es keine Personen mehr sind, so keine Ahnung, Frauen ganz wenig, weil die sich alle dann nicht mehr auf die Straße getraut haben. Und da ist der Punkt erreicht, wo man sagt, man kann das nicht mehr so hinnehmen. Nee. Das seit Jahren artet das aus. Und wenn irgendwelche Politiker versuchen, das zu relativieren und klein zu reden, sorry, ich sehe das doch mit meinen eigenen Augen und zwar seit Jahrzehnten, weil ich auch durchs Leben gehe. Ja. Ne? Und wenn du denen dann halt keine Regeln auferlegst und die der deutsche Staat und unser Rechtssystem, denen einfach, was sie auch vor laufender Kamera sagen, scheißegal ist und so ein ganz Kram, ja, dann muss man überlegen, ob die dann überhaupt noch tragbar sind für diese Gesellschaft. Nee, also in meinen Augen sind genau die nicht tragbar. Wie gesagt, genau. Wir reden hier nur von einem kleinen Prozentsatz, ne? Um Gottes Willen. Ne? Nicht, dass es nachher wieder heißt, so, guck mal hier, die beiden Nazis quatschen wieder miteinander, ne? Nee. Ja, ich war jetzt erst im Vampiano, das hat jetzt ein ehemaliger Schulfreund von mir, Albert heißt er, der ist, glaube ich, Libanese, der hat mich da freudestrahlend begrüßt, weil ich wusste gar nicht, dass das jetzt sein Ding ist. Ich habe absolut überhaupt kein Problem mit, auch in meiner Klasse damals, ich war hier auf der Brennpunktschule Nummer 1 in Göttingen damals, wir waren drei Deutsche von 15 in der Klasse. Also mit allen Kulturen und allem aufgewachsen, musste mich auch durchboxen und mich prügeln und dass mir meine Schuhe nicht geklaut werden vom Körper und bla bla und hab da auch so einiges mitgemacht und hab absolut da jetzt keine diese Einstellung oder was weiß ich, die irgendwo negativ auf allen Kulturen sind, aber ich habe ein Problem damit, wenn die hier zu Gast sind, das ist ja noch mal eine Spur härter. Das ist das, was ich sagte, ne? So. Also, genau. Also wenn du dann wirklich, also normalerweise müsste es ja so sein, dass wenn man aus dann in einem sicheren Land lebt und man hat hier feste Regeln und man hat die Polizei und alles, die Strukturen funktionieren wunderbar, dann kann man einfach durchatmen und was weiß ich, sich im Park setzen und sagen, Gott, ich habe gerade jetzt ein geiles Leben. Aber stattdessen machen die manche Straßen zu No-Go-Areas. Und da muss sich Helmut Schmidt, und das kann man sich gerne mal angucken, bei Maischberger früher, als er noch gelebt hat, ehemaliger Bundeskanzler, er hat es vorausgesagt vor 10 Jahren. Ja, das stimmt. Er hat es vorausgesagt und ich zitiere da den ehemaligen Bundeskanzler, der gesagt hat, eine große Einreisewelle von Kulturen, Polen, Tschechien etc., das ist unkompliziert, aber eine Einreisewelle aus Ländern anderer Kulturen, die ein ganz anderes Leben seit Geburt an vorgeführt bekommen und auch eine ganze Erziehungsweise und ganz andere Lebensweise pflegen. Das funktioniert halt dann aber auch nicht mit unserer Kultur, wenn es zu viele sind, die dann nicht vernünftig integriert werden, beziehungsweise eine Möglichkeit haben, sich vernünftig zu integrieren. Weil, wenn, ich sage mal, alle in Berlin-Neukölln auf dem Fleck wohnen und dann kein Deutscher mehr dazwischen ist, dann leben die halt in ihrer Parallelwelt. Wie soll das funktionieren? Ja, ja. Wie sollen die sich integrieren? Also die sprechen dann Arabisch oder Türkisch oder was weiß ich, ihre Muttersprache. Und warum soll die dann Deutsch sprechen, wenn alle in ihrer Umgebung, wo sie halt auf der Arbeitsstelle sind sie meist zusammen und da und Nachbarn etc. sprechen alle deren Heimatsprache, dann werden die auch nie Deutsch lernen. Nee. So, das funktioniert ja nicht. Und da muss ja halt irgendwas gemacht werden und da muss halt wirklich auch irgendwo mal klar gesagt werden, wenn ihr in Deutschland lebt und den deutschen Pass haben wollt, dann müsst ihr vernünftig Deutsch lernen, Deutschkurs belegen und so weiter und so fort. Ich meine, andere Länder machen es doch vor. Das hat ja nichts mit Rassismus zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, wenn du in einem anderen Land leben möchtest. Wenn ich jetzt nach Kanada auswandere, muss ich auch Englisch lernen und können. Und Französisch. Und Französisch, genau. Je nachdem. Das ist einfach, das gehört sich einfach so. Ja, na klar. Und wenn das nicht eingehalten wird, ja, dann tut mir leid, dann hast du, dann ist erfolgreich deine Bewerbung als Mitglied in der Bundesrepublik Deutschland abgelehnt und du musst leider wieder nach Hause fahren. Chancen hattest du. Richtig, genau. Jetzt habe ich heute gesehen, dass die Bundesregierung das Strafrecht wohl verschärfen will auf Reaktion von der Silvesternacht. Ja, da bin kann ich man nur hoffen. Gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Also meistens kommt da ja nichts hinterher. Und schauen wir mal. Aber was die da abgezogen haben, das war schon echt wild. Das war wirklich wild. Ja, aber wir hatten es, die Kölner Nacht hier, Karneval oder was das da war, ist auch noch nicht so lange her. Da hatten wir schon die erste Eskalationsstufe und da hat die Regierung auch nicht vernünftig gehandelt, weil da hätte man schon reagieren müssen. Ja, ja. Mit den Übergriffen und bla bla. Und wie gesagt, das sind halt welche, die sich dann in Gruppen ordnen, dann zu 20, 30 da stehen und wenn du als Einzelner durchkommst, dann kannst du halt auch mal passieren. Bist du am Arsch, ja, ja, tatsächlich, ja. Und das darf nicht passieren. Nee. Weil sonst hast du solche Areas wie in Frankreich, da fährt kein Polizeiwagen rein. Nee. So, und da muss man jetzt handeln, man hat die Beispiele. Weil auch umso mehr solche Sachen passieren, jetzt kommt der Twist wieder zum Rechtsradikalismus, umso mehr sowas passiert, umso mehr gibst du Futter den Leuten, die gerade das ausüben, den rechten politischen Strang da. Ja klar, die stellen sich doch jetzt hin und sagen, wir haben es doch gesagt. Genau, und wenn man möchte, dass die Mehrheit der Bevölkerung neutral bleibt und gastfreundlich bleibt, dann muss man klare Regeln und klare Kante zeigen, den Herrschaften, die sich nicht dran halten. Ganz einfach. Richtig. Und dann tschüss. Naja, Silvester. Weißt du, was ich noch am Zettel habe? Na, erzähl. Also ich habe noch zwei Dinge, zwei Themen. Okay. Einmal Gehalt LKW-Fahrer. Oha, ja. Ja, Müllwagen. Da spiele ich auf meinem Video an, was ich gemacht habe mit dem Müllwagen. Hast du das gesehen, ja? Habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Wann war das? What the hell? Wie? Ich hab das wirklich nicht gesehen. Ich gucke doch eigentlich alle Videos so. Also, oh, das hat doch schon über 160.000 Aufrufe. Rainer, mach mich nicht fertig. Wann hast du denn das hochgeladen? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen? Ja. Okay, da habe ich Nachholbedarf, ne? Das nützt nichts. Aber dann erzähl doch mal, was kommt da drinnen vor? Jetzt bin ich ja neugierig. Ja, also ich durchforste ja manchmal TikTok nach Situationen. Stopp, ich hab's doch gesehen. Warte, bevor du weiterredest, das war da, wo der Typ einfach nicht aus dem Weg fahren wollte. Genau. Dann hab ich's doch gesehen, Mensch. Ist eine Ehre wiederhergestellt. Ja, Gott sei Dank. Junge. Ach, du warst das, der das angeguckt hat, Mensch. Also wirklich. Als ich das gesehen habe, habe ich den Seitenladerfahrer oder so, ich weiß es jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, habe ich den bei Instagram angeschrieben. Ich habe dann geguckt, der hatte sein Instagram verlinkt und war bei Instagram gleich direkt angeschrieben aus dem Hotelzimmer, wo ich den nächsten Tag mein Lied im Studio eingesungen habe. Da habe ich den angeschrieben und habe gesagt, Alter, ich sage, kann ich bitte deinen Clip verwenden, also beziehungsweise kannst du mir den Originalclip verwenden? Schicken, damit ich da bei YouTube das mal bla bla hin und her sagte, ja, ist kein Problem, also super nett, hat mir dann auch alles komplett geschickt, die ganzen 25 Minuten. Ja. Und das erinnerte mich so, als ich in Köln mit einem Kühler ausgeliefert habe. Da gab es auch solche Situationen, wo dann jemand der Meinung war, ich soll mit meinem LKW rückwärts die enge Straße durch 500 Meter wieder zurück, statt er mit seinem Auto. Und da war also wirklich, also das Video gesehen habe, wie kann man denn ein so ein Thema so aufbauschen, nur weil es ist ein Müllwagen. Also ich meine, man weiß doch, was der da macht. Ja, na klar, der arbeitet da. Das war diesem Rentner, ich vermute mal, das war ein Rentner. Ich vermute auch. Das war dem sehr wohlbewusst. Und ich glaube immer noch, ich bin der festen Überzeugung, er hat keinen Platz gemacht, weil er zu blöd ist zum Rückwärtsfahren. Ja, glaube sieht ich. Man ja nachher, ne? Richtig, genau. Dann dachte ich, als ich das nachher gesehen habe, ich denke, alles klar, jetzt leuchtet's ein, warum der nicht rückwärts fahren wollte. So, aber das kann doch nicht sein, dass du willst da nur deinen Job ausüben, ja? Und dann kommt Rentner XY und meint so, nee, dem kacke ich heute ans Bein, der arbeitet hier nicht mehr. Was soll sowas? Der ist doch froh, wenn sein Müll abgeholt wird oder nicht. Also so ein Lappen, ganz ehrlich. Ja, also natürlich hast du mal so Situation, wo du jetzt schnell nach Hause willst und hast du den Müllwagen vor dir und du kommst jetzt an denen nicht vorbei und dann musst du halt 10 Minuten hinterher tuckeln. Ja. Aber ich weiß, was die da machen. Es ist nun mal so, dass die da irgendwann auch... Und die haben jetzt nicht ein kleines Auto, was sie jetzt provokant in die Mitte stellen, sondern es ist halt nur mal ein LKW. Der braucht halt Platz, das sieht man baulich bedingt. Richtig. Der Rentner hätte aber, das habe ich nicht richtig reingeschnitten, glaube ich, vor ihm war eine Einfahrt vor dem LKW, ja, wo er genau da stand. Da hätte er einfach gerade reinfahren können, dann wäre er mit seinem Müllwagen an ihm vorbei und er hätte wieder rückwärts raus und hätte die Straße rein weiterfahren können. Aber ja, auch das wollte er ja nicht. Natürlich nicht, weil er hätte rückwärts rausgemusst. Ja. Es tut mir wirklich leid für den ein oder anderen Rentner da. Fühlt euch bitte nicht alle angesprochen. Aber wenn so wie dieser Mann sich so verhält im Straßenverkehr, dann ist er offensichtlich nicht in der Lage, ein Fahrzeug zu führen. Es ist einfach so. Und dann hat der auch nichts auf der Straße zu suchen, außer mit seinem Rollator eventuell. Keine Ahnung. Aber das geht halt einfach nicht. Leute beim Arbeiten behindern und so war es ja auch Silvester ähnlich, nur dass es keine Rentner waren. Ja. Das kann nicht sein. Jeder erwartet immer alles, will aber nichts dafür tun. Ja, das heißt, der Rentner, der erwartet, dass ihm sein Müll abgeholt wird, ja, will aber den Gegenzug dazu nicht die Straße frei machen. Hä? Das verstehe ich nicht. Und das ist das sind Dinge, die leuchten mir nicht ein und es gibt unzählige Beispiele. Ich hab bei Twitter, ich glaube vor 3-4 Tagen habe ich einen Tweet retweetet. Ja. Da hat doch einer von diesen militanten Fahrradfahrern, die Fahrradfahrerlobby, die ist ja auf Twitter ganz, ganz, ganz groß da. Ja. Sich darüber beklagt, hat ein Foto gemacht von einem Rettungs-PKW, also da, wo der Notarzt wahrscheinlich dann schnell hingefahren wird, in diesen, oder war es sogar ein RTW? Warte mal, da Twitter, warte mal, ich geht ganz schnell. Das war das Letzte, was ich gemacht habe. Bin ja da nicht so. Ach nee, ich bin da wieder nicht eingeloggt. Ach Scheiße. Auf jeden Fall war es ein Notarzt, also mit Blaulicht oben drauf. Ob es jetzt nur ein PKW war oder jetzt ein RTW oder NRW, also ein bisschen größer, weiß ich jetzt nicht genau. Aber der stand halt geparkt auf den Fahrradweg, weil die in irgendeinem Haus gerade jemanden medizinisch geholfen haben. Und darüber hat er sich aufgeregt und hat gesagt, so nach dem Motto, so als wenn sie überall parken dürfen und sowas. Da habe ich auch gedacht, ich fall vom Glauben ab. Und natürlich dürfen sie das. Wenn sie im Einsatz sind, dürfen die überall parken. Ey, allein diese Idee, das ist, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad da langkomme und da steht jetzt ein Rettungswagen quer auf Fußgängerweg und Fahrradweg. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee, den zu fotografieren und dann ein Fass aufzumachen, sondern ich fahre drumherum, weil ich weiß, die retten jetzt gerade wahrscheinlich ein Leben. Also, ja. Der geht doch nicht, der hat doch da nicht geparkt, um im Imbiss eine Currywurst zu essen. Also, ja, das, aber wenn der Fahrradfahrer halbtot auf der Straße liegt, ja, und der RTW-Fahrer sagt, ey, ich komme leider nicht zu dir, weil da ist absolutes Halteverbot, dann ist seine Meinung bestimmt eine andere. Ja, aber da kann ich jetzt auch wieder einen Twist ziehen. Das Video, nicht von mir, aber was viral ging vor 2 Tagen mit diesem Fahrradfahrer, der den PKW-Fahrer hinten reinscheppert. Nicht gesehen, ne? Nein, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Okay, dann beschreibe ich die Situation. Stell dir eine Straßenkreuzung vor. Ja. Da steht, ich meine, es war ein silberner Opel Corsa an der roten Ampel. Es wird grün, er fährt los und blinkt rechts und will rechts einlenken, um rechts abzubiegen, hat es aber noch nicht getan und es kommt von hinten ein Fahrradfahrer, volle Kalotte. Okay. Und hämmert den Corsa so rein, dass er mit dem Kopf erstmal die Heckscheibe zertrümmert und der ganze Corsa... Och, du Scheiße. Ja, und daraufhin diese militante Fahrradszene oder diese, ich weiß nicht, wie man sie jetzt bezeichnet da, versuchten dann den PKW-Fahrer die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ah, okay, verstehe. Ich suche gerade das Video, aber warte mal. Es geht nur 2 Minuten, du kannst dir das ganz kurz. Fahrrad. Das muss ich dir ganz kurz zeigen, dann kann ich auch den Leuten sagen. Genau, hier ist es. Das findet ihr auf Weltnachrichtensender. Ich schick's dir, Rainer. Ja. Dann für die Zuhörer, wenn die das dann mal angucken wollen und nicht kennen. Kopieren, copy-paste. Jawohl, ich bin der Profi. Teilen, kopieren. Das Video heißt, wenn ihr bei YouTube dann, also du kannst ja mal kurz reingucken. Ja, mach ich. Spul's mal kurz vor, bis das da passiert. Für die Zuhörer, das Video heißt Berlin. Dieses Unfallvideo sprengt das Netz, Radfahrer versus Auto und langsam fährt das Auto. Raum. So heißt das Video, was Rainer jetzt gerade guckt. Oh, wow. Könnt ihr euch ja auch mal angucken. Das ist jemand, der da hinten reinscheppert. Du Scheiß, der muss doch Kopfschmerzen haben, Junge. Ja, er fährt auch in dem Video erklären sie auch, was das für ein Fahrrad ist. Das hat wohl so gut wie keine Bremsen. Das ist wohl sehr beliebt bei der jüngeren Generation. Sieht man auch, dass der keine Bremsen hat, weil der ja fast durch dieses Auto dass der dieses Auto beschädigt hat. Das sind diese Kurierfahrräder, ne? Die haben auch selten Bremsen. Ja, es ist so in dem Video sagen sie zum Schluss, was das für ein Fahrrad ist. Aber was zur Hölle sollte denn der Autofahrer da falsch gemacht haben? Also, so schnell wie der da angeschossen kommt. Der hat ja noch nicht mal versucht abzubremsen. Nee. Also. So, und der Corsa-Fahrer, der war ja noch gar nicht im Abbiegevorgang so wirklich. Er hat den wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, so sieht es im Video aus, er hat ihn ankommen sehen und denkt, okay, da bleibe ich jetzt lieber stehen, weil er ist ja stehen geblieben wieder, er ist ja gar nicht weiter abgebogen. Ja, genau. Der Radfahrer hatte halt einfach keine Chance bei dem Tempo. Genau, weil der so schnell, das sagt auch der Verkehrsanwalt da in dem Beitrag, dass der Fahrradfahrer ja von einem Abbiegevorgang auszugehen hat. Kann ja, und dementsprechend müsste er mit minderer Geschwindigkeit daran fahren und nicht da voll reinrasen. Richtig, genau. Jetzt muss aber ich mal gucken, hatte der den Blinker an? Ich gehe mal davon aus. Ja, ja. Ja, er macht den Blinker an, ja, und den Radfahrer hat es nicht interessiert. Okay, alles klar. Ja, wenn du so, ist die Sachlage so schnell für mich fährst. Klar. Ja, mich auch, aber du weißt ja, wie das immer ist, ne? So der PKW-Fahrer hat ja meistens immer das Nachsehen. Ja. Das finde ich auch, es ist unfassbar. Also wie der da hinten reinballert, dass der da aufrecht dann noch, also der muss sich, er knallt ja mit der Hüfte rein, du siehst ja, wie der Kofferraum verbeult ist ja. Unfassbar. Also, gibt's ja, eigentlich... Und diese Fahrrad-Community gibt jetzt natürlich diesem Radfahrer Recht, oder? Ja, genau. Okay. Genau, sind ja da sehr, da gibt's ja diese Bubble da, also ich mische mich da auf gar keinen Fall ein, aber die sind dann halt, ich sag mal, sehr militantmäßig unterwegs und die sagen halt, dass der PKW-Fahrer einfach abgebogen ist und dass der Radfahrer so schnell nicht mehr bremsen konnte und bla bla. Und da ist wieder, da sieht man mal wieder, wie wichtig eine Dashcam ist. Ja. Ne? Ich sag Ihnen, eine Dashcam rein. Ich sag das auch jedes Mal. Holt euch eine Dashcam. Das ist ja. Das Beste, was ihr machen könnt. Ja. Ich brauche übrigens nicht mehr so keine mehr bei 8 Kameras am LKW. Nee, du bist komplett, Junge. Total überwacht. Das ja, du bist, ja genau. Ja, wie gesagt, das Video fand ich auch, sehr spaßig, dass dann halt dem PKW-Fahrer die Schuld in die Schuhe geschoben werden sollte. Also, lach mich kaputt. Ja, das ist lächerlich. Vor allen Dingen, guck mal, du kannst ja auch, wenn du jetzt, du bist ein Verkehrsteilnehmer, dann spielt es doch keine Rolle, ob du mit dem Fahrrad, ob mit dem Moped, mit dem Auto, im LKW, du bist doch hinter diesem Abbieger. So, als Autofahrer verlangsamst du ganz normal, wartest, bis er weg ist und du fährst weiter geradeaus. Ja. Und die Radfahrer haben das ganz, ganz oft nicht nötig, ne? Und dann passiert sowas. Ja, ich weiß nicht, wie das mit Fahrradfahren bei euch ist, aber wir Göttingen sind ja ehemalige Fahrradstadt. Bei uns ist das echt Hardcore, da musst du echt aufpassen in Göttingen. Ja. Auch nachts ohne Licht und bla bla und so Studenten, die manchmal durch die Gegend kreisen. Junge, ja, musst du so vorsichtig sein, dass du keinen aufs Korn nimmst, ne? Ja, also wo ich schwer begeistert war, war zu TwitchCon, waren wir in Amsterdam. Und ja. Wir sind natürlich nicht nur auf der TwitchCon gewesen, wir sind auch in die Innenstadt und so, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und so weiter. Und ey, wie geil ist bitte die Innenstadt von Amsterdam für Fahrradfahrer? Also, keine Ahnung, war ich noch nie. Das ist, wir sind da, wir haben den Fehler gemacht, wir sind mit dem Auto reingefahren. Das war dumm. Wir hätten mit dem Fahrrad fahren sollen. Es ist alles für Fahrräder ausgelegt. Selbst die Parkhäuser, wir standen vor Parkhäusern, wie jetzt Parkhaus für Fahrräder. Was? Moment. Haben wir auch in Göttingen. Ja, und da in Amsterdam haben wir haben die in Kiel auch, aber nicht in der Häufigkeit, wie Amsterdam das hat. Und wie gesagt, in Amsterdam ist es so, dass da wirklich alles in der Innenstadt zumindest für Fahrräder ausgelegt ist. Gar nicht für Autos. Also, ja. Das ist einfach genial, ne? So, das würde ich mir in deutschen Innenstädten tatsächlich auch wünschen, ne? Zum Leidwesen der Autofahrer weiß ich nicht. Also, das war schon geil. Aber die fahren da auch nicht so wie in Berlin zum Beispiel oder in Kiel. Die fahren anständig. Fahren langsam, ne? Ich habe das irgendwo im Beitrag mal gesehen, ja. Ja. Aber du hast dann ja auch wieder solche und solche. Es ist ja, ne? Die Arschlöcher hast du überall dabei, egal ob unter Radfahrern, Pkw-Fahrern, Lkw-Fahrern, überall hast du die. Das kannst du nicht verallgemeinern, du kannst jetzt nicht sagen, so. Oder einige Zuschauer fragen mich ja auch immer so, was hältst denn du von Pkws mit PI auf dem Kennzeichen, also für Pinneberg, ne? Ich sag, ihr könnt das überhaupt nicht pauschalisieren, ne? Ich sag, na klar macht man seine Witze darüber, über irgendwelche Kennzeichen, aber im Grunde genommen, ich sag mal so, das ist gleich aufgeteilt. Du kannst wirklich nicht sagen, aus der Region kommen die blödesten Fahrer. Das geht nicht. Also und gerade wenn du viel Lkw fährst und viel auf den Straßen unterwegs bist, wirst du das irgendwann merken. Ja. Apropos, ey, die A7 bei mir war tagelang gesperrt. Ja, habe ich gehört, ja, von unserem Kutscher, Wahnsinn, der da immer lang muss. Was? Habe ich gehört von unserem Kutscher, der da immer lang muss. Was meinst du, was hier los war? Chaos, Verkehrschaos, oder? Das ist unfassbar. Weil, für die Leute, die es nicht wissen, auf der A7 hat ein Silozug eine harzähnliche Flüssigkeit. Ich komme gerade nicht auf den Paraffin Namen. Paraffin war es. Paraffin. Genau. Danke. Paraffin verloren auf einer Gesamtstrecke von circa 60 Kilometer. Der ist ja gefahren und irgendwas war hinten undicht und keine Ahnung. Und dieses Paraffin wird zur Wachsherstellung genutzt, berichtige mich. Richtig, genau. Kerzen werden damit gemacht. Meistens. Genau, okay. Banal, und ja. Es handelt sich dabei um eine sehr rutschige Angelegenheit irgendwie. Ja. Und genau, und auf 60 Kilometer Strecke und sie haben das halt nicht von der Fahrbahn bekommen und mussten dadurch halt die Autobahn sperren, die A7. Dann regnete es noch, was diese Reinigungsarbeiten da eben so erschwerte und bla bla. Und auf jeden Fall war die Autobahn, weiß ich nicht, 4 Tage oder was zu? Weiß es gar nicht. Ich glaube ja, 4 Tage, ja. 4 Tage. Und dann geht's auch hier in der Nähe, wo ich wohne, so die lauten, was Navi dann anzeigt, Richtung Hahnmünden, dann von Göttingen ab, Richtung Hahnmünden hoch, also Richtung Dransfeld, Hahnmünden, so die Ecke. Absolute Umleitungsstrecke, die man nicht fahren sollte. Wenn's also zu wirklich bla bla. Und dann hat es auf dieser Umleitungsstrecke, wie es halt so ist, auch des Öfteren geknallt. Also, was hier los war, diese 4 Tage, das ist unfassbar. Es war nicht mehr normal. Herrlich, oder? Da freut man sich doch als Autofahrer auch. Ja, und dann im Internet dann auch wieder die Leute, die alles besser wissen, weil die Reinigungsarbeiten gehen nicht schnell genug und die machen ihren Job nicht richtig und bla bla. Oh, da hast du Kommentare wieder gelesen, wo ich mir denke, Leute, die werden das schon so schnell wie möglich machen wollen. Aber ich bin dran vorbeigefahren, gestern dran vorbeigefahren, da waren die noch am Reinigen einspurig. Mhm. Das waren so Spezial-LKWs, die hatten hinten an der letzten Achse hatten sie dann quasi die Bürste, wo das dieses Reinigungsgerätteil dran war. Also ein zusammenhängender LKW, musst du dir vorstellen, wie so ein Tanklastzug, hätte ich fast gesagt, und der wo er dann seine Reinigungsflüssigkeit wo drin lagert und was weiß ich, chemischen Zusätze und unten unter der Stoßstange, da war dieses an der letzten Achse, da war dieses Reinigungsding. Und der ist, ich glaube, mit 6 km/h gefahren. Während über 60 Kilometer. Ja, aber der mehrere. Die mussten, Die mussten ja auch erstmal angefordert werden, weil die normale Straßenreinigung war nicht möglich, dieses Paraffin wegzubekommen, so habe ich es gelesen. Ja. So, da musst du halt eine Spezialfirma erstmal finden. Da müssen die Zeit haben. Da müssen sie erstmal ihre Fahrzeuge verlegen. Das dauert halt alles. Ja, na klar. Und vor allen Dingen soll es ja nicht schnell gehen, es soll ja ordentlich sein. Ja, und dann, ich habe ja geguckt, wo ich an dem vorbeigefahren bin, also der Asphalt dahinter, da hättest du wahrscheinlich von essen können, so sauber war der. Das glaube ich. Ja, und ja, wie gesagt, der ist halt da mit 6 km/h gefahren, das zu reinigen, und da machen die auch mehrere Durchgänge, ja, und dann 60 Kilometer, und ich habe 2 von diesen Spezial-LKWs gesehen, ich weiß nicht, wie viele da verlegt wurden. Ja, dass das dauert, ist doch ganz klar. Ja, ja. Aber die Frage ist, wenn sie den kriegen, was dann los ist? Ach, warte mal, die haben den nicht, warte nee. Mal, warte, das habe ich gar nicht mitgekriegt, warte mal. Die haben den LKW-Fahrer nicht am Arsch? Nein. Der hat seine komplette, naja, wahrscheinlich nicht komplette Ladung, aber der hat einen großen Teil seiner Ladung verloren und der ist einfach weg. Ja, also man weiß nur, so wie ich es bei der Polizeidirektion Göttingen auf Twitter gelesen habe, dass es jetzt einer sein soll mit gelber Aufschrift oder keine Ahnung, so irgendwas Gelbliches mit bla bla bla, und Zeugenhinweise wird darum gebeten, also die ersten waren wohl schon eingegangen, aber bislang ist der LKW noch nicht oder beziehungsweise auch der Fahrer noch nicht ermittelt worden. So viele PKWs mit Dashcams an Bord und keiner hat, das ist unglaublich. Das ist, I don't know, du weißt ja auch nicht, wo das da ausgelaufen ist. Wenn das jetzt, ich sag mal, unten drunter durch eine Lektage oder irgendwo sowas unten drunter. Ja gut. Weiß ja, ich nicht, oder. Da achtest du auch nicht drauf, ne? Nee, du weißt ja nicht, in welchen, also wie viel Menge da jetzt direkt raus ist, ob man das überhaupt sehen konnte, weil es hat ja auch geregnet. Da fällt dir das ja nicht auf. Ich sag mal, wenn da jetzt ein richtiger Schwall hinten rauskommt, weil der Domdeckel hinten aufgegangen ist, dann sieht das jeder. Aber wenn das jetzt, ich sag mal, wie so eine Wasserflasche, die du auskippst, wenn das so rausläuft, das fällt ja keinem auf. Beim Regen fällt das nicht auf, nee, das stimmt. Genau. Da will ich dem Fahrer auch nicht unterstellen, dass er das gemerkt hat. Nee. Nein, ich glaube mal, wenn das nicht elektronisch überwacht wird, was immer noch kaputt gegangen ist, man weiß ja nicht was. Ne? Ja. Man darf ja nicht von ausgehen, dass der einen Fehler gemacht hat. Es kann ja einfach sich um Materialermüdung handeln. Und ich sag mal so, während der Fahrt, wenn das nicht elektronisch überwacht wird, dann kriegst du das da vorne ja gar nicht mit. Nee, der hat das wahrscheinlich erst beim Abladen gecheckt. Hä? Wieso fehlt denn die Hälfte? Ja, da ist nämlich dann der Punkt. Dann fehlt ja eine gewisse Menge. Die ist einfach weg. Ja. Aber ist da jetzt die Frage, Rainer, wenn das dir passieren würde, würdest du dann dich selber anzeigen? Da müsste ich, also ich würde es wahrscheinlich tun, ja, aber dann müsste ich auch zu 100% sicher sein, wie viel ich geladen habe und wie viel ich abgeladen habe. Ja. Also da müsste ich würde mich jetzt nicht selber anzeigen auf eine Vermutung hin. Das würde ich nicht machen. Ja. Aber wenn das hinten ausläuft, dann muss er ja quasi bis zu seinem Kunden gefahren sein und da läuft es ja dann auch noch aus. Da läuft es dann auch noch aus, ja, genau. Und spätestens da hätte er ja sehen können, wenn er nicht ganz geistig umnachtet ist, dass er so quasi wie so eine Brotkrümelspur gelegt hat. Da müsste er sehen, dass halt, je nachdem wie viel Menge da raus ist, keine Ahnung, ein paar Literchen verloren hat, so, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es kann natürlich sein, also ohne was zu unterstellen, natürlich sein, dass er vielleicht wirklich einen Fehler gemacht hat und dann eine Selbstverschuldung da liegt und dass er gesagt, okay, dann halte ich mal lieber die Schnauze, bis man mich findet, wenn überhaupt. Ich glaube, das würde ich dann aber genauso machen. Also ja, wenn ich wüsste, ich habe das selbst verschuldet, dann Fresse halten, aussitzen, versuchen. Ja, ne? Also da muss ich auch ganz ehrlich sein, da würde ich dann auch sagen, okay, wenn sie mich dann ermitteln und bla bla, dann kann ich immer noch mich rausreden und sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen und kann mir jetzt gar nicht erklären und bla, ich habe gedacht, ich hab zu wenig getankt oder sonst irgendwas und hin und her, mich da rausreden, sodass die mir keine Schuld da zuweisen können. Ja, ja. Aber ich würde tatsächlich jetzt nicht, Herr Polizei, ich habe da, ich glaube, auf ganz viel Kilometer irgendwas verloren. Ja, selbst verschuldet. Nee. Ja, also, ich bin einfach ehrlich, weil ich möchte den Himmel, bitte bestraft mich. Nee, ja, also genau. Das würde ich auch nicht machen. Nee, also wenn ich nichts dafür könnte und sehe, okay, da ist ein Ventil weggebrochen oder was weiß ich was, genau, dann würde ich es machen, dann würde ich sagen, ey, hört mal zu, hier, da ist was kaputt, da muss irgendwas auf der Straße liegen. So. Ja. Aber bei Selbstverschulden, da bin ich auch ehrlich, ich würde es aussitzen, versuchen auszusitzen. Ich habe mich auch gefragt, so, weil der muss ja auf dem Firmengelände gefahren sein und oder er ist halt auf irgendeinem Parkplatz und hat es dann da gemerkt, weil er kurz pinkeln muss und hat dann zugedreht, aber dann hätten die auch gesagt, die Spur endet auf dem Parkplatz. Also genaues weiß man noch nicht. Also würde mich schon mal interessieren, bis wohin denn diese Spur ging. Ja, das würde mich auch interessieren, tatsächlich. Aber ich hab heute tatsächlich in meiner Reaction-Liste für meinen Livestream habe ich tatsächlich eine Reportage. A7 bleibt wegen Schmiere gesperrt. Genau, da geht es darum. Vielleicht weiß ich beim nächsten Mal mehr. Genau. Ich weiß nicht, von wem ist die Reportage? Ich kann sie dir auch schicken, dass du sie dir selber angucken kannst. Dann, geht nur 5 Minuten. Toll. Hessenschau. Bis zum nächsten Podcast sind wir der Sache auf den Grund gegangen. So richtig investigativ und so. Willst du die 5 Minuten haben? Ja, gerne. Okay. Ja, also. Rutschig und gefährlich. Oh, okay. Rutschig und gefährlich, ja. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist meine Abfahrt da. Guck mal, Göttingen. Wollte ich auch gerade sagen, guck mal da, deine Abfahrt. Ja, wenn du da runterfährst, bist du mir ganz nah. Oh. Ah, siehst du, da muss ich ja bald mal, solange ich noch krankgeschrieben bin. Ja. Nee, solange du noch krankgeschrieben bist, und das ist ja in Ordnung mit deinem Arbeitgeber, dass wir einen Live-Podcast machen dürfen. Ja, klar. Ja. Also nicht, dass jetzt der eine sagt, hier, wenn wir jetzt darüber sprechen, ja, du bist krankgeschrieben und bist dann irgendwo live, bla bla. Das ist schon mit dem Arbeitgeber von Rainer abgesprochen. Ja. Marc weiß Bescheid, ihr könnt ihn gerne selbst fragen. Marki Marc. Ja. Der Nutzlose. Genau. Der was? Der Nutzlose. Der Nutzlose. Er sagt das zu mir auch immer. Nutzloser Angestellter sagt er zu mir. Ich sage immer nutzloser Chef. Ne? Ja. Okay. Ja, so ein Arbeitsverhältnis ist doch dann geil, Mann. Ja, das ist echt cool. Ja. Also viele meiner Zuschauer kennen ihn ja auch mittlerweile per Chat, der ist ja ganz oft bei mir im Stream und so und dann schreiben sie auch mit ihm und dann bin ich auch abgemeldet erstmal und ja, das passt schon. Das ist schon funny. Ja. Wie alt ist denn Marc? Der ist ein Jahr älter als ich, also 49. Cool. Nee, gar nicht wahr, der hat doch Geburtstag gehabt, erst 50 ist er geworden. Junge, ja, alter Sack. Da müssen wir langsam mal austauschen, der ist zu alt. Erinnere dich in ein paar Jahren dran. Ja. Junge, da habe ich auch erzählt, man da auch wenn ihr den Podcast hört, kriegt gleich wieder eine Arschrasur. Ja. Das Geile ist, dass du ja, der entscheidende Termin, das hast du ja vorhin schon mal gesagt, 27. Februar, ist mein Geburtstag. Habe ich vorhin zu Rainer gesagt, bevor wir die Aufnahme noch nicht gestartet haben. Kann nur gut werden, wenn der Entscheidung, ob er wieder fahren kann, an meinem Geburtstag stattfindet. Wenn der Neurologe mir kein Go gibt, dann rede ich mit dir nicht mehr. Nein, Quatsch. Ja. Aber wenn, dann war es mein Geburtstag. Warte mal, ich schenke dir ja nichts an meinem Geburtstag, wie bescheuert. Ja, ich wollte gerade sagen, das war dann mein Geburtstagsgeschenk an dich. Nach dem Termin komme ich dann gleich zum Kuchenessen vorbei. So ein Ding ist das. Ja, die nicht, das ist kein Kuchen. Ja. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Meine Lieblingssüßigkeit, die M&M's, die blauen. Was? Die blauen M&M's, die Crispy. Kennst du die? Nee. Die sind lecker. Meine Lieblingssüßigkeit. Das ist das. Ich esse immer so gern nicht Haribo, sondern gibt es jetzt diese kleinen Schuhe oder diese großen Smileys. Red Band, glaube ich. Ja, genau. Das. Ja. Oh, ja. Aber da habe ich Belgien, immer so einen aufgeblähten Magen danach, ey. Oh. Ja, da mag ich die, also diese Pantoffeltierchen, so heißen die Dinger, die du meinst, die gibt es auch als Lakritz. Ja. Die könnte ich kiloweise reinpfeifen, die Dinger. Ja, sollte man nicht tun, ne? Ach, widerlich. Ja. Ja, haben wir für heute alles durch? Ich glaube, wir haben die Leute, wie lange haben wir die Leute unterhalten? 1:13. Ja, komm. Also das ist ja in Ordnung. Also das ist ja wohl wieder mehr, als wir eigentlich angesetzt haben, ne? Wie immer. Komm, wir machen 1 Stunde, zack, 1,5, okay. Ja. Wir haben in der nächsten Folge definitiv wahrscheinlich mehr Informationen bezüglich Live-Event. Ja, genau. Also wir sind da hinter diesem Live-Event und dann, wenn es dann auch irgendwann spruchreif wird mit dem Ticket-Vorverkauf und so, dann werdet ihr auf sämtlichen Plattformen informiert. Ja, ihr werdet penetriert mit Informationen dazu. Ja, ihr kommt eigentlich gar nicht drum rum, so ein Ticket zu kaufen, so ein Ding ist das. Genau. Mit Hören dieses Podcasts wurde die Lastschrift-Einzugsverfahren genehmigt. Ja, genau. So, der eine oder andere schon auf die Bank-App geguckt, nein, bitte nichts abbuchen. Nein, das wird richtig lustig. Ein gemeinsamer Abend mit uns dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und ich hoffe, wir haben im Moment gerade noch ein bisschen organisatorische Probleme. Ja. Aber wir sind da dran, dass wir vielleicht nächste Woche zum neuen Podcast-Folge euch Informationen geben können bezüglich Live-Podcast. Richtig, genau so läuft's. Wir sind da beide hinterher und versuchen das und, so schnell und, wie möglich über die Bühne zu bringen. Und ich kann euch dann nächste Woche noch erzählen, was sehr spannend ist. Das Finanzamt kommt zu mir. Oha. Jetzt kommt. Kai wird auseinandergenommen. Ja, das ist für die Leute, die das Podcast bis zum Schluss hören, diese Information. Das fange ich nicht an. Das, nee. Ja, tatsächlich. Ich habe eine Unternehmensprüfung. Oh, am Arsch. Deine erste jetzt, oder? Das ist meine erste. Ja, okay. Jedermann kriegt da immer eine. Irgendwann. Habe ich mal gehört. Ja, genau. Genau, ich habe gedacht, okay, komme ich jetzt ins Gefängnis oder was? Ich habe da gleich mein Buchhaltungsbüro gesagt, dann bitte JVA Göttingen bitte. Da habe ich es nicht so weit, kann ich besucht werden. Ja, nee, wir haben bitte Moment so Südseite. Ja, im Moment mehrere unserer Kunden, die gerade eine Prüfung haben, bla bla. Ist sehr nervig, die wollen von 2018 bis 2020 meine ganzen Belege haben. Und ich habe ja da ein Buchhaltungsbüro seit 2019, glaube ich. Nee, 2020, seit 2 Jahren. Und da habe ich nur ein bisschen Struggle im 18. Also nicht, dass ich irgendwas nicht angegeben habe, sondern mir fehlt, also tatsächlich, ich bin das auch nicht geboren als Unternehmer, sondern mir fehlen halt, ich habe halt nicht alles abgeheftet und so. Aber alles angegeben. Da rate ich dir gleich, dir irgendein so ein Dings zu nehmen und die das für dich erledigen. Ja, hab ich. Ja, ist ganz wichtig, ganz wichtig. Ich zahle also, wie gesagt, meine Steuern von Anfang an, da habe ich überhaupt keinen, also nichts wegen Steuerhinterziehung, bla bla, es ist einfach nur dieses Kopfgeficke, dass die, keine Ahnung, jetzt mit irgendeiner Rechnung aus 2018 ankommen, die ich jetzt irgendwoher, bla, oder irgendeine Ausgabe hier und hast du nicht gesehen und das ist ein bisschen nervig. Dann wollen die auch hier vorbeikommen, also sind jetzt morgen bei mir, bei meiner Buchhaltungsfirma da. Da gucken die da schon mal vor, ob die Bücher und dann wollen die hier auch in meinen Streamraum reinkommen. Aber nicht streamen, ne? Die wollen nicht streamen, oder? Ich würde gerne mit denen streamen, ne? Kann ich mal richtig loslegen? Nein, keine Ahnung. Dann kommt mein Steuerberater und diese, ich weiß, dass eine Frau ist vom Finanzamt. Und weiß ich auch nicht, was die dann hier will. Den Raum sehen wahrscheinlich. Ob das auch so ist, wie ich es angegeben habe, also von der Quadratmeterzahl so. Also finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, das ist leicht übertrieben, finde ich auch. Also. Vor allem mit welchem Hintergrund? Das ist ja quasi der Geschäftsraum hier. Und das ist dann, da wollen die sich den wohl angucken. Oh, okay. Und kann die hier reinkommen, dann sage ich, hier ist eine Tastatur, das ist die Maus, das sind 3 Bildschirme, das ist die Kamera, das ist ein Licht. Tschüss. Ja. Da bin ich aber mal auf den nächsten Podcast gespannt. Da wird Kai uns aber richtig erzählen hier. Wenn Rainer alleine ist, Podcast alleine macht, dann habe ich, kann ich nur Briefe aus der JVA schicken. Nein, Spaß. Genau, also wenn Kai nächste Woche beim Podcast nicht dabei ist, dann ist irgendwas Komisches passiert. Ja, bin ich ausgewandert. Schnell Jutesack gepackt und nach Thailand ausgewandert. Ja, genau. Liefern die aus, Thailand? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, oder? Ja, dann ab. Ansonsten Gericht, zuverlässiges Land ist ja Kuba, habe ich gehört, die nicht ausliefern. Ja, Kuba? Wo ist das denn? Das ist ja Mittelamerika so. Oh. Südamerika, so, Kuba. Ach, Kuba, ich habe verstanden, ja, Kuba. Nee, Kuba, einfach nur Kuba. Kuba, ach so, da, wo es die Zigarren gibt und der Rum. Richtig, genau, und die alten Autos aus den 50ern. Ja, voll geil, VW Käfer und sowas fährt da noch rum. Ja. Ja, geil. Dann gibt es ein bisschen Delay, aber dann komme ich von da. Nein, also Leute, Spaß, das ist eine Routineprüfung, die hat jeder irgendwann mal. Und jetzt habe ich es halt. Genau. Aber es ist schon, es ist. Man wird nervös, ne? Ja, und zwar nicht, weil, also ich weiß ja, ich habe also wirklich auch bei Tippi-Stream, jede Bits, jede Donation, ich habe alles angegeben, ist alles angegeben. Ja. Alle Einnahmen und bla bla ist bei mir alles angegeben. Aber es kann ja immer mal sein, gerade wenn man anfängt, dass man irgendwas jetzt irgendwo vergessen hat. Ja, klar. Das ist auch immer so, glaube ich. Ja, genau. Und davor habe ich halt so ein bisschen, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, also ich sag mal so, von meinem laienhaften Verstand Dings her, wenn man seit, keine Ahnung, mittlerweile jetzt 5 Jahren das da alles macht, oder 6 Jahre fast, und man hat immer mit offenen Karten gespielt, hat Gewerbe angemeldet, man hat Steuern bezahlt und angegeben und gemacht. Und dann ist da halt irgendeine Unstimmigkeit, weil ich irgendwo irgendwas vergessen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass die mich auseinandernehmen. Nein, glaube ich auch nicht. Ja. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Genau, wenn du aber jetzt von Anfang an nichts angegeben hast und die überprüfen dich dann, weil denen da was aufgefallen ist, dann hast du ein Problem. Ja, dann bist du am Arsch. Genau, dann ist es Steuerhinterziehung, Straftat. Ja. Und du kannst alles machen, aber nicht den Staat bescheißen, Freunde. Nee, andersrum geht das schon klar, wenn der Staat dich bescheißt. Aber nicht so rum. Benutzt du für deine Rechnungsschreiben und so, hast du da eine Software? Ja, eine Online, so eine Art Online-Portal ist das. Kennst du Zettelkram? Ah nee, ich habe Dativ. Dativ, ja, das kenne ich auch. Ich habe von meiner Chefin, die hat mir empfohlen, wie heißt das denn noch? Aber habe ich auf den Preis geguckt, da dachte ich, da bin ich jetzt aber raus. Aber wie heißt denn das? Oh, damit macht die ja den ganzen Firmenkram. Achso, du machst nicht über Dativ oder was? Nee, also ich sammle auch nur. Ich gebe das eigentlich alles nur weiter. Ich mache das mit Zettelkram. So. Da trage ich alles ein, was ich eintragen muss. Meistens auch zu viel und zu wenig. Pack meine ganzen Sachen dazu, also Quittungen etc., alles, was du dazu hast. Und dann gebe ich das einfach nur meiner Steuertante. Und die meckert mich dann meistens zwei Tage später an. Von wegen, hier, da fehlt noch was und du bist ein Idiot und ach, keine Ahnung. Ja. Und bei uns allen. Wie die das macht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dativ ist halt sehr cool. Da kannst du auch dann auch Rechnungen schreiben. Die sind dann auch, wird auch direkt buchhaltungstechnisch gleich angelegt. Gut, ich habe noch nie eine Rechnung geschrieben, tatsächlich. Ja, dann solltest du mal über Dativ nach. Das kostet im Monat 20 Euro oder sowas. Ja, okay. Und das Coole ist diese Belege. Du hast einen Quick-Upload. Das heißt, du kannst mit deinem Smartphone den Beleg fotografieren und dann wird er automatisch in deine Datei hoch in dein Buchhaltungsprogramm eingepflegt. Ja. Und dieses Programm erkennt auch Rechnungsnummer, Adressen und so bla bla. Das kopiert er quasi raus. Du brauchst nur den Betrag eingeben und dann, wann die Rechnung bezahlt wurde. Und dann ist das buchhaltungstechnisch wird gleich zu deinem Steuerberater weitergeleitet. Wieso sagt ihr mir das nicht? Ja, das habe ich auch schmerzhaft erst spät erfahren von. Okay, da kümmere ich mich mal drum. Dativ. Warte, ich schreib's dir. Okay. Das ist spielend einfach und ich kann es dir echt nur empfehlen, weil du halt, wie gesagt, Quittung, Rechnung, also alles, was du jetzt an Rechnung kriegst, die du dann steuerlich absetzen kannst und bla bla, kannst du mit deinem Smartphone easy per mit dem App direkt hochladen. Ich mach das oldschool mit Zetteln und Wegheften. Ach komm, mach damit, ey. Ich wusste das nicht so geil. Mit Dativ. Ich wusste das echt nicht. Ja, genau. Nicht. Und das Schöne ist, dass du da auch, sorry, Hützhörer, jetzt könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was lernen. Vielleicht will einer. Aber das Schöne ist halt, wenn du dann eine Rechnung schreibst, musst du ja eine Rechnungsnummer haben. Ja, genau. Und du darfst ja nicht, was ich ja damals auch nicht wusste, sagen wir mal, du hast die Rechnung den Kunden geschickt und du hast dich jetzt in irgendwas da vertan. Passiert mir ja auch öfters, dass der Kunde dann sagt, hier, da stimmt aber die Anschrift nicht, musste man nochmal neu machen. Ja. Dann habe ich früher das so gemacht, okay, dann habe ich eine neue Rechnung ausgestellt mit einer neuen Rechnungsnummer und die dann ihnen hingeschickt. Mhm. Aber muss die alte Rechnung auch stornieren mit der Stornierungsnummer. Ach du Kacke. Darfst also, ja, die Rechnung muss weiter fortlaufend sein und darfst die alte Rechnung nicht einfach so bla bla. Und das machst du mit dem, jetzt eine Online-Maske, das funktioniert alles wunderbar. Und kannst dann darüber auch deine Firmenrechnung schreiben und wenn du halt Sachen hast, die Rechnung an dich sind, die unternehmensmäßig ist, nimmst du dein Handy, da gibt es dieses Dativ-Upload, hältst du dann über die Rechnung, so was alles im Bild ist, drückst auf Foto machen und dann wird das automatisch in deinen Computer quasi online hochgeladen. Und dann hast du es da gleich im Buchhaltungssystem. Und dann kann der Steuerberater, deine Steuerberaterin kriegt einen extra Zugang, das weiß sie aber, wenn du mit Dativ um die Ecke kommst. Mhm. Und sie kann dann direkt darauf zugreifen und kann die Daten von dort holen. Brauchst du nicht extra alles Zettelwirtschaft und sammeln und bla bla. Ist dann alles geil, für immer hochgeladen und es kann nichts verschwinden. Das ist geil. Ja, das ist dann archiviert. Da kann ich dir nur empfehlen. Danke für diese Information. Siehst du, da kommt das wieder raus, dass ich ein scheiß Neuling bin, ne? Das ist ja, ich habe da diesen Struggle auch ewig gehabt, bis mir dann mein Buchhaltungsgesetz hier in dem Dativ, die können direkt darauf zugreifen. Du kannst von dort auch gleich direkt die Überweisung machen, wenn du halt irgendwas zu bezahlen hast und so einen ganzen Kram, kannst alles da machen. Mhm. Sprech mal mit deiner Steuerberaterin gegen Dativ und dann weiß sie auch Bescheid, dass sie da auch einen Zugang hat. Dann gibt's extra Steuerberaterzugang dann. Und dann kannst du immer deine Belege hochladen, bla, und sie kann die gleich von online gleich abgreifen. Nice. Das voll ist geil. Cool. Jetzt haben wir aber die Zuhörer ein bisschen gelangweilt. Wer bis hierhin zugehört hat, der kann. Ich glaube, das ist ganz interessant für Leute, die vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie es gelangweilt hat. Nee, glaubst du nicht? Ich hoffe. Nein, es ist einfach mal ein Gespräch, was auch mal interessant war. Ich weiß, ein großer Teil meiner Zuschauer sind ja tatsächlich auch Content Creator, so, die vielleicht das auch mal. Deine Zuschauer sind gelangweilt. Das auch, ja. Schon wenn die mich sehen, sind die raus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du viele Content Creator mit am Start so? Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Also ich tatsächlich, nee. Ich finde viele so, ne? Ja. Die meisten schreiben mir das natürlich privat, weil sie es halt nicht gehört, in den Chat irgendwo reinzuhauen. So, ne? Die, ja. Die fragen mich dann, ey, ich streame eigentlich auch schon seit XY und ich habe da mal ein paar Fragen und so. Deswegen weiß ich das, weil viele mich gerade wegen dem Equipment im LKW mal ansprechen, wie machst du das überhaupt so? Und, ja. Ja, dann ist das für die, wenn sie bis zum Schluss gehört haben, eine wertvolle Information, können sich das, ich glaube, gibt es auch einen Testzeitraum. Sieht am Anfang ein bisschen kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht, wenn man weiß, wie es funktioniert. Das kann dir aber die Steuerberaterin dann auch nochmal zeigen. Ja, genau. Und das war übrigens kein bezahltes Placement. Das ist einfach nur wertvolle Informationen für jeden, der sowas macht, damit man nicht ins Struggle kommt, dass sie es gleich richtig angehen und nicht den Weg machen wie ich, der das damals handschriftlich und einfach per Word eine Rechnung geschrieben hat. Und da das muss buchhaltungstechnisch in Deutschland, muss das alles hier... Junge. Das ist Steuerrecht in Deutschland, ist ein Abenteuer halt. Ja, du bist halt im wahren Leben, wenn du aus der Schule kommst, nicht geschult auf sowas. Nee, aber das mittlerweile tun sie es. Ja? Also das weiß ich von meiner Stieftochter. Mittlerweile wird das Steuerrecht zwar nicht tiefgehend behandelt, aber es wird behandelt. Und ich weiß es aus meiner Schulzeit, da wurde das überhaupt nicht behandelt, gar nicht. Nein, wir können alle sagen, welche Socken Adolf Hitler getragen hat. Richtig. Und wann von wo nach wo geschossen wurde, das wurde uns bis ins Mark eingehämmert. Aber wie das war, das Leben nach der Schule draußen funktioniert so richtig, mit so Steuerrecht und mit Lohnabrechnungen und mit Steuererklärung machen und bla bla, da wurde nicht eine Silbe drüber verloren. Genau das ist es. Richtig. Das ist scheiße. Ja, das finde ich auch. Aber wie gesagt, ich weiß es jetzt von meiner Stieftochter, da ist es so, die geht aufs Gymnasium. Ich weiß nicht, wie das auf anderen Schulen so ist. Aber ich denke mal ähnlich. Und dann ist es, glaube ich, nicht mehr so ein Abfuck wie für uns, als wir eingestiegen sind. So, das war, also für mich war es ein Riesenabfuck, bin ich ganz ehrlich. Ja. Nee, dann nehmt es, liebe Zuhörer, nehmt das mit. Ihr könnt uns auch gerne Feedback schreiben. Und wie gesagt, ich nochmal daran erinnern, wenn ihr dieses Podcast hört, macht doch mal, wenn ihr natürlich steht mit dem Auto, ein Foto von eurem Radio, während ihr das Podcast hört und markiert uns mal bei Instagram, damit wir es bei uns in der Story teilen. Das wäre ganz nice. Genau, richtig. Ich bin auch auf Feedback gespannt. Macht die Bilder, aber wie gesagt, bitte nicht von der Toilette, vom Auto, vom Arbeitsplatz, von zu Hause, auf der Couch, wie auch immer. Haut es rein, markiert uns. Wir sind gespannt. Genau, dann sehen wir uns oder hören uns wieder nächsten Montag dann. Ihr hört dann nächsten Montag und Rainer, wir sonntags. Genau, so machen wir das. Leute, macht's gut. Bleibt vorsichtig und sauber. Tschüss. Tschüss, Leute.